Der Schnee fiel in diesem Jahr schon sehr früh. Am 7. November lagen 15 Zentimeter und Johnny musste ein paar alte grüne Gummistiefel und seinen alten Parker für den Ausflug zum Briefkasten anziehen. Vor 2 Wochen hatte Dave Pelson ein Päckchen mit dem Unterrichtsmaterial geschickt, das er im Januar verwenden sollte, und Johnny hatte bereits zaghaft damit begonnen, Unterrichtspläne aufzustellen. Er freute sich darauf, wieder zurückzukommen. Dave hatte auch schon ein Apartment in der Howland Street in Cleves für ihn gemietet, 24 Howland Street. Johnny hatte einen Zettel mit dieser Adresse in seine Brieftasche gelegt, weil er auf ärgerliche Art Straße und Hausnummer immer wieder vergaß. An diesem Tag war der Himmel schiefergrau verhangen, die Temperatur betrug gerade 6 Grad unter Null. Während Johnny über die Einfahrt stapfte, begannen die ersten Schneeflocken vom Himmel zu rieseln. Weil er allein war, ging er das Wagnis ein und streckte die Zunge heraus, um eine Schneeflocke darauf zu fangen. Er hinkte fast nicht mehr und er fühlte sich wohl. Seit über 2 Wochen oder länger hatte er auch keine Kopfschmerzen mehr gehabt. Die Post bestand aus einer Reklamewurfsendung, einer Newsweek-Ausgabe und einem kleinen braunen Umschlag, der an John Smith adressiert war, ohne Absender. Johnny öffnete ihn auf dem Rückweg, die übrige Post hatte er in die Hüfttasche gesteckt. Er zog ein einzelnes, bedrucktes Blatt heraus, sah am oberen Rand die Worte Inside View und blieb auf halbem Rückweg jäh stehen. Es war Seite 3 der Ausgabe von letzter Woche. Die Titelgeschichte war die Enthüllung eines Reporters über die gut aussehende zweite Geige einer Fernsehkrimiserie. Die Nebenfigur war zweimal von der Highschool suspendiert, vor 12 Jahren, und einmal mit Kokain erwischt worden, vor 6 Jahren. Heiße Nachrichten für die Hausfrauen Amerikas. Dann gab es da eine Körnerdiät, ein niedliches Babyfoto sowie die Geschichte eines 9-jährigen Mädchens, das in Lourdes auf wundersame Weise von einer Gehirnlähmung geheilt worden war. Ärzte vor einem Rätsel, trompetete die Überschrift triumphierend. Am unteren Ende des Blattes war ein Artikel rot umrandet worden: Hellseher aus Maine gesteht Jux ein, so lautete die fettgedruckte Überschrift. Ein Verfasser war nicht angegeben. Es ist schon immer die Politik von Inside View gewesen, unsere Leser nicht nur voll und ganz über Menschen mit übersinnlichen Fähigkeiten zu informieren, die von der sogenannten nationalen Presse ignoriert werden, sondern wir haben es genauso für unsere Pflicht gehalten, Scharlatane und Trickbetrüger zu entlarven, die sich als übersinnliche Phänomene ausgeben, ohne bisher imstande gewesen zu sein, ihre Behauptung legitim zu begründen. Einer dieser Schwindler hat kürzlich einer zuverlässigen Quelle von Inside View gegenüber seinen eigenen Jux zugegeben. Dieser sogenannte Hellseher, John Smith aus Pownall, Maine, hat unserer Quelle eingestanden, dass alles nur ein Scherz war, um meine Krankenhausrechnungen bezahlen zu können. Falls sich daraus ein Buch machen lässt, werde ich vielleicht alle Schulden abtragen und mich noch für ein paar Jahre zur Ruhe setzen können, hatte Smith gegrinst. Heutzutage glauben die Leute doch einfach alles. Warum sollte ich nicht auf dieser Welle mitschwimmen? Dank Inside View, dass seine Leser stets darauf hingewiesen hat, dass auf jeden echten Übersinnlichen 2 Falsche kommen, ist diese Welle für John Smith versandet. Und wir wiederholen unser immer noch gültiges Angebot. $1,000 für jeden, der beweisen kann, dass irgendein auf nationaler Ebene bekannter Hellseher ein Schwindler ist. Juxmacher und Scharlatane, seid gewarnt! Johnny las diesen Artikel 2-mal, während es immer heftiger zu schneien begann, und grinste schließlich widerstrebend. Der ewig wachsamen Presse machte es offenbar keinen Spaß, von einem Hinterwäldler einen Tritt in den Hintern zu bekommen und von der Veranda zu fliegen, dachte er. Er steckte das zusammengefaltete Belegblatt in den Umschlag zurück und stopfte ihn zur übrigen Post in die Hüfttasche. »Dies«, sagte er laut, »ich hoffe, dass du immer noch grün und blau bist.« Sein Vater war nicht so amüsiert. Herb las den Zeitungsausschnitt und klatschte ihn dann angewidert auf den Küchentisch. »Du solltest diesen Hurensohn verklagen. Das ist nichts weiter als glatte Verleumdung, Johnny, vorsätzlich.« »Ganz deiner Meinung«, sagte Johnny. Draußen war es dunkel, aus dem leichten Schneefall des Nachmittags war ein früher winterlicher Schneesturm geworden, der Wind heulte ums Haus. Die Auffahrt war unter einer dünengleichen Schneewehe verschwunden. Aber es gab keinen Zeugen bei unserer Unterhaltung, und das weiß dies, mein Wort gegen seins. Er hatte nicht mal den Mut, seinen Namen unter diese Lüge zu setzen, knurrte Herb. Sieh dir das an, zuverlässige Quelle von Inside View, was ist denn das für eine Quelle? Du solltest ihn auffordern, diese Quelle beim Namen zu nennen, sage ich. Oh, das kann man nicht machen, meinte Johnny grinsend. Nein, danke. Soweit es mich betrifft, haben die mir sogar einen Gefallen getan. Ich will keine Karriere daraus machen, anderen Leuten zu erzählen, wo Brumpa seine Wertpapiere versteckt hatte, wer das vierte Rennen in Scarborough Downs gewinnen wird und so weiter. Oder nimm diese Lotterie. Es hatte Johnny sehr überrascht, als er nach seinem Erwachen erfahren hatte, dass in Maine und etwa einem Dutzend weiterer Staaten inzwischen gesetzlich erlaubte Zahlenspiele eingeführt worden waren. Im letzten Monat habe ich 16 Briefe von Leuten bekommen, die von mir wissen wollten, welche Zahlen gezogen werden würden. Das ist verrückt. Selbst wenn ich es ihnen sagen könnte, was ich nicht kann, was würde es ihnen nützen? Man kann sich bei der Main-Lotterie nicht seine eigenen Zahlen aussuchen, man muss nehmen, was sie einem geben. Trotzdem bekomme ich diese Briefe. Ich sehe nicht, was das mit diesem schmierigen Artikel zu tun hat. Wenn die Leute mich für einen Schwindler halten, werden sie mich vielleicht in Ruhe lassen. Oh, sagte Herb, ich verstehe, was du meinst. Er zündete sich seine Pfeife an. Dir war nie so richtig wohl dabei, nicht wahr? Nein, sagte Johnny. Wir haben ja auch nie viel darüber gesprochen, und das war auch gut so. Dagegen scheinen andere Leute nur darüber sprechen zu wollen. Es ging nicht nur darum, dass sie darüber reden wollten, das hätte ihm weniger zu schaffen gemacht, aber als er in Slocum's Store etwas gekauft hatte, wollte die Verkäuferin ihm das Geld abnehmen, ohne dabei seine Hand berühren zu müssen, und der ängstliche Blick in ihren Augen war unverkennbar gewesen. Die Freunde seines Vaters winkten ihm zu, statt ihm die Hand zu geben. Im Oktober hatte Herb ein Mädchen von der hiesigen Highschool engagiert, das einmal wöchentlich ins Haus gekommen war, um ein bisschen sauber zu machen und den Boden zu saugen. Nach 3 Wochen hatte sie gekündigt, ohne einen Grund dafür anzugeben. Wahrscheinlich hatte ihr irgendjemand von der Highschool gesagt, für wen sie sauber machte. Für jeden, der berührt werden, der mit Johnny in Kontakt kommen wollte, um etwas von ihm zu erfahren, schien es einen zu geben, der ihn als eine Art Aussätzigen betrachtete. Bei solchen Gelegenheiten musste Johnny an die Krankenschwestern denken, die ihn an dem Tag angegafft hatten, als er Eileen McGowan sagte, dass ihr Haus niederbrennen würde, die ihn wie Krähen von einem Telefonkabel herunter angestarrt hatten. Er dachte daran, wie der Fernsehreporter nach dem spektakulären Ende der Pressekonferenz vor ihm zurückgewichen war und allem zugestimmt hatte, was er sagte, sich aber nicht berühren lassen wollte. So oder so ungesund. »Nein, wir beide sprechen nicht darüber«, stimmte Herb zu. »Ich nicht, weil es mich an deine Mutter erinnern würde, glaube ich. Sie war sicher, dass sie dir aus einem bestimmten Grund verliehen worden war, diese... wie man das auch immer nennen mag. Manchmal überlege ich, ob sie nicht vielleicht doch recht gehabt hat. Johnny zuckte mit den Schultern. Ich will nur ein normales Leben führen. Ich möchte diese gottverdammte Sache endlich begraben wissen. Wenn mir dieser miese Schreiberling dazu verhelfen kann, umso besser. Aber du kannst es noch, nicht? Fragte Herb. Er sah seinen Sohn forschend an. Johnny dachte an einen Abend vor nicht ganz einer Woche. Sie waren essen gegangen, was angesichts ihres knappen Budgets selten vorkam. Sie waren in Cole's Farm in Gray gegangen, das wahrscheinlich beste Restaurant der Gegend, wo es immer zum Bersten voll war. Die Nacht war kalt gewesen, das Lokal gemütlich und warm. Johnny hatte seinen und den Mantel seines Vaters in die Garderobe gebracht, und während er an den Reihen der Kleidungsstücke entlang tastete, um einen Haken zu finden, war ihm eine ganze Reihe klarer Eindrücke durch den Kopf gegangen. Manchmal war es so, und bei anderen Gelegenheiten wiederum hätte er einen einzelnen Mantel 20 Minuten in Händen halten können, ohne etwas zu empfinden. Da war der Pelzmantel einer Dame. Sie hatte eine Affäre mit einem Pokerkumpel ihres Mannes, litt Höllenangst deswegen, wusste aber nicht, wie sie beenden sollte. die lammfellgefütterte Jeansjacke eines Mannes. Auch dieser Bursche machte sich Sorgen um seinen Bruder, der vor einer Woche einen schweren Unfall auf dem Bau gehabt hatte. Der Parka eines kleinen Jungen. Seine Großmutter hatte ihm erst heute ein Snoopy-Radio geschenkt und er war wütend auf seinen Vater, weil dieser ihm nicht erlaubt hatte, es mit ins Restaurant zu nehmen. Ein anderer, ein schlichter, schwarzer Übermantel, hatte ihn mit kaltem Entsetzen erfüllt und ihm den Appetit geraubt. Der Mann, dem dieser Mantel gehörte, war dabei, verrückt zu werden. Bislang war es ihm gelungen, den äußeren Schein zu wahren. Nicht einmal seine Frau ahnte etwas, aber seine Sicht der Welt wurde langsam von zunehmend paranoiden Wahnvorstellungen verdunkelt. Diesen Mantel zu berühren war gewesen, als hätte er ein sich windendes Schlangennest berührt. »Ja, ich kann es noch«, sagte Johnny knapp. »Aber ich wünschte mir verdammt, dass ich's nicht mehr könnte.« »Ist das dein Ernst?« Johnny dachte an den schlichten, schwarzen Übermantel. Er hatte nur in seinem Essen herumgestochert und dabei hierhin und dorthin gesehen, um seinen Besitzer auszumachen, was ihm aber nicht gelungen war. »Ja«, sagte er, »es ist mein Ernst.« »Dann vergessen wir es am besten«, sagte Herb und klopfte seinem Sohn auf die Schulter. Ungefähr einen Monat lang schien es auch wirklich so, als würde alles vergessen werden. Johnny fuhr nach Norden, um an einer Schulkonferenz für die Lehrer teilzunehmen, die Mitte dieses Schuljahres anfingen, und bei dieser Gelegenheit auch gleich einen großen Teil seiner persönlichen Sachen in sein neues Apartment zu bringen, das zwar klein war, in dem sich aber durchaus wohnen ließ. Er nahm den Wagen seines Vaters, und als er zur Abfahrt bereit war, fragte ihn Herb, »Du bist doch nicht etwa nervös? Wegen des Fahrens?« Johnny schüttelte den Kopf. Gedanken an den tragischen Unfall plagten ihn kaum noch. Wenn ihm etwas zustoßen sollte, würde es eben passieren. Er würde nichts daran ändern können. Aber tief innerlich war er überzeugt, dass der Blitz nicht zweimal an derselben Stelle einschlagen würde. Er glaubte nicht, dass er bei einem Autounfall sterben würde, wenn es soweit war. Die lange Fahrt erwies sich dann auch als ruhig und beruhigend, die Konferenz als fast so etwas wie ein Familientreffen. Alle seine früheren Kollegen, die noch an der CMHS unterrichteten, begrüßten ihn herzlich und wünschten ihm alles Gute. Aber es konnte ihm nicht entgehen, wie wenige von ihnen ihm doch die Hand schüttelten, und er spürte eine gewisse Reserviertheit und so etwas wie Wachsamkeit in ihren Augen. Während der Heimfahrt versuchte er sich einzureden, dass alles nur Einbildung gewesen war, und wenn nicht, nun auch das hatte seine amüsanten Aspekte. Falls Sie Inside View gelesen hatten, würden Sie wissen, dass er ein Scharlatan war, von dem man nichts zu befürchten hatte. Nach der Konferenz konnte Johnny wenig mehr tun, als nach Pownall zurückzukehren und dort zu warten, bis die Weihnachtsferien kommen und gehen würden. Es trafen keine Päckchen mit persönlichen Gegenständen mehr ein, als wäre ein Schalter umgelegt worden. Die Macht der Presse, sagte Johnny zu seinem Vater. Dafür kam jetzt eine kurze Flut von zornigen und meistens anonymen Briefen und Karten von Leuten, die sich offenbar persönlich betrogen fühlten. Für ihre schleimigen Versuche, unsere amerikanische Republik zu verarschen, sollten sie in der Hölle schmoren, lautete so ein typischer Brief. Er war auf einer zerknitterten Ramada-Inn-Serviette geschrieben worden und trug den Poststempel von York, Pennsylvania. »Sie sind nichts weiter als ein Falschspieler und elender, dreckiger Betrüger. Ich danke Gott für diese Zeitung, die Sie durchschaut hat. Sie sollten sich schämen, Sir. Die Bibel sagt, ein gewöhnlicher Sünder wird in den See aus Feuer geworfen und verzehrt werden, aber ein falscher Prophet wird immer und ewig brennen. Das sind Sie, ein falscher Prophet, der für ein paar billige Piepen seine unsterbliche Seele verkauft hat. Damit beende ich meinen Brief und hoffe in Ihrem Interesse, dass ich Sie nie auf den Straßen Ihrer Heimatstadt erwische. Unterschrift, ein Freund. Von Gott, nicht von Ihnen, Sir.« Über 2 Dutzend solcher Briefe trafen innerhalb von 3 Wochen nach Erscheinen des Artikels in Inside View ein. Mehrere geschäftstüchtige Seelen verliehen ihrem Interesse Ausdruck, sich mit Johnny als Partner zusammenzutun. »Ich war Assistent eines Zauberers«, prahlte eines dieser späteren Sendschreiben, »und ich könnte eine alte Hure aus ihrem Strapsgürtel zaubern. Wenn Sie ein Gedankenleserkunststück vorhaben, brauchen Sie mich.« Dann trocknete die Briefflut aus, wie ehedem die Flut von Päckchen und Paketen. Eines Tages Ende November, als er in den Briefkasten gesehen und festgestellt hatte, dass er den dritten Tag hintereinander leer war, ging Johnny zum Haus zurück und dachte daran, dass Andy Warhol einmal prophezeit hatte, der Tag würde kommen, da jeder in Amerika 15 Minuten lang berühmt sein würde. Offenbar waren seine 15 Minuten gekommen und wieder gegangen, und darüber war keiner erfreuter als er selbst. Aber, wie sich herausstellte, war es noch nicht vorbei. »Smith?« fragte die Stimme am Telefon. »John Smith?« »Ja?« Es war keine Stimme, die er kannte, und auch nicht falsch verbunden. Das machte die Sache rätselhaft, denn sein Vater hatte seit 3 Monaten eine geänderte Geheimnummer. Es war der 17. Dezember und ihr Weihnachtsbaum stand schon in einer Ecke des Zimmers bereit. Sein Stamm steckte fest in dem alten Halter, den Herb gemacht hatte, als Johnny noch ein Kind war. Draußen schneite es. »Mein Name ist Bannerman, Sheriff George Bannerman aus Castle Rock.« Er räusperte sich. »Ich habe, nun, man könnte sagen, ja, einen Vorschlag für Sie.« »Woher haben Sie diese Nummer?« »Nun, da es sich um eine Polizeiangelegenheit handelt, hätte ich sie natürlich von der Telefongesellschaft bekommen können, nehme ich an, aber ich habe sie von einem Freund von Ihnen, von einem Doktor namens Wysack.« »Sam Wysack hat Ihnen meine Nummer gegeben?« »Ganz recht.« Johnny setzte sich völlig verwirrt in die Telefonnische. Jetzt sagte ihm der Name Bannerman etwas. Er hatte ihn erst kürzlich in einer Sonntagsbeilage der Zeitung gelesen. Er war der Sheriff von Castle County, das ziemlich weit westlich von Pownell lag, etwa in der Lakes Region. Castle Rock war die Bezirkshauptstadt, etwa 30 Meilen von Nordway und 20 von Bridgeton entfernt. »Polizeiangelegenheit?« wiederholte er. »Nun, ich denke, so könnte man es nennen, ja. Ich habe überlegt, ob wir beide uns nicht mal bei einer Tasse Kaffee zusammensetzen könnten.« »Hat es etwas mit Sam zu tun?« »Nein, Dr. Wysack hat überhaupt nichts damit zu tun«, sagte Bannerman. »Er hat mich angerufen und Ihren Namen erwähnt. Das war, na, mindestens vor einem Monat. Um ganz offen zu sein, ich habe ihn für verrückt gehalten, aber jetzt sind wir mit unserem Latein am Ende.« »Deswegen, Mr. Sheriff Bannerman, ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden.« »Es wäre wirklich besser, wenn wir uns bei einer Tasse Kaffee darüber unterhalten konnten«, sagte Bannerman. »Vielleicht heute Abend? An der Hauptstraße in Bridgeton gibt es ein Lokal namens John's, ungefähr auf halbem Wege zwischen Ihrer und meiner Stadt.« »Nein, tut mir leid«, sagte Johnny. »Ich müsste schon wissen, worum es geht. Und wie kommt es, dass Sam mich nicht angerufen hat?« Bannerman seufzte. »Ach, ich vermute, dass Sie ein Mann sind, der keine Zeitung liest«, sagte er. Aber das traf nicht zu. Johnny hatte zwanghaft Zeitungen gelesen, seit er wieder zu Bewusstsein gekommen war, um sich über alles zu informieren, was er verpasst hatte. Und er hatte Bannermans Namen erst vor kurzem gelesen. Sicher, weil dieser Bannerman auf einem verdammt heißen Stuhl saß. Er war der Mann, der verantwortlich war. Johnny hielt den Telefonhörer vom Ohr weg, sah ihn an und verstand plötzlich, sah ihn an, wie ein Mann eine Schlange betrachten mochte, von der ihm gerade erst klar geworden war, dass sie giftig ist. »Mr. Smith?« quakte es blechern. »Hallo, Mr. Smith?« »Ich bin noch dran«, sagte Johnny und drückte den Hörer wieder ans Ohr. Er empfand einen unbestimmten Zorn auf Sam Wysack. Sam, der ihm geraten hatte, sich diesen Sommer über so unauffällig wie möglich zu verhalten. Und dann hatte er eine Kehrtwendung gemacht und mit dem hiesigen Provinz-Sheriff darüber geredet, hinter seinem Rücken. »Es geht um diese Würgermorde, nicht?« Bannerman zögerte ziemlich lange. Dann sagte er, »Können wir uns unterhalten, Mr. Smith?« »Nein, ganz entschieden nein.« Johnnys Zorn hatte sich jäh in Wut verwandelt, Wut und noch etwas anderes, Angst. »Mr. Smith, es ist ungemein wichtig. Heute, nein, ich möchte in Ruhe gelassen werden. Und außerdem, lesen Sie nicht Inside View? Ich bin ein Schwindler.« Dr. Wysack sagte, er hatte kein Recht, überhaupt etwas zu sagen, schrie Johnny. Er zitterte am ganzen Leib. »Leben Sie wohl!« Er knallte den Hörer auf die Gabel und verließ schleunigst die Telefonnische, als könnte das verhindern, dass das Telefon gleich noch einmal läutete. Er konnte beginnende Kopfschmerzen in den Schläfen spüren, bohrende Schmerzen. »Vielleicht sollte ich seine Mutter drüben in Kalifornien anrufen«, dachte er, »und ihr sagen, wo ihr kleiner Sunnyboy ist, damit sie sich bei ihm melden kann, Auge um Auge.« Stattdessen machte er sich im Adressbuch in der Telefonnische auf die Jagd, fand Sams Büronummer in Bangor und rief dort an. Kaum hatte es am anderen Ende einmal geläutet, legte er auf, weil er es wieder mit der Angst bekommen hatte. Warum hatte Sam ihm das angetan? Gottverdammt, warum? Er stellte fest, dass er den Weihnachtsbaum ansah. Dieselben alten Dekorationen. Erst vor zwei Abenden hatten sie die wieder vom Dachboden heruntergeholt, hatten sie wieder aus ihren Seidenpapierverpackungen ausgepackt und hatten sie wieder aufgehängt. Es war eine komische Sache mit diesem Christbaumschmuck. Es gab nicht viele Dinge, die Jahr für Jahr intakt blieben, während man aufwuchs, nicht viel Kontinuität, nicht viele stoffliche Gegenstände, die der Kindheit und dem Erwachsensein gleichermaßen dienen konnten. Die Kinderkleidung wurde weitergegeben oder für die Heilsarmee verpackt, die Feder der Donald Duck-Uhr ging kaputt, die Red Rider-Cowboy-Stiefel zerschlissen. Die Brieftasche, die man im ersten Werkunterricht selbst anfertigte, wurde durch eine Lord Buxton ersetzt, und man vertauschte den roten Kinderwagen und dann das Fahrrad gegen erwachsenere Dinge, ein Auto, Tennisausrüstung, vielleicht eines dieser neuen Video-Hockeyspiele. Es gab nur wenig, woran man sich festhalten konnte, vielleicht ein paar Bücher, einen Glücksbringer, eine Briefmarkensammlung, die man aufgebaut und sorgsam gehütet hat, und natürlich den Christbaumschmuck im väterlichen Haus. Jahr für Jahr dieselben geschnitzten Engel, derselbe Silberfolienstern auf der Spitze, die zäheste überlebende Schwadron einer einstigen ganzen Kompanie von Glaskugeln, der Baumständer selbst. »Und wir vergessen niemals die ehrenhaft Gefallenen«, dachte er, »die hier starben als Folge von Babys zugreifender Hand. Diese rutschte ab, als Daddy sie aufhängen wollte und zerschellte am Boden. Die rote mit dem Stern von Bethlehem darauf wurde in einem Jahr auf geheimnisvolle Weise zerbrochen, als wir sie vom Dachboden herunterholten, und ich habe geweint.« »Aber manchmal«, dachte Johnny und rieb sich abwesend die Schläfen, »wäre es besser, gnädiger, selbst mit diesen letzten Überbleibseln der Kindheit den Kontakt zu verlieren. Man konnte die Bücher, die einen als Erster angemacht hatten, nie wieder so entdecken wie früher. Der Glücksbringer hatte einen nicht vor den gewöhnlichen Schicksalsschlägen und Widrigkeiten und Katastrophen des Lebens bewahren können.« Und wenn man den Baumschmuck selbst betrachtete, dann erinnerte man sich, dass einst eine Mutter dabei gewesen war, die das Baumschmücken dirigiert hatte, die immer bereit und willens gewesen war, einem auf den Keks zu gehen, indem sie sagte, etwas höher oder etwas tiefer oder ich glaube, auf der linken Seite ist zu viel Lametta, mein Lieber. Man sah den Schmuck an und erinnerte sich, dass man dieses Jahr nur zu zweit gewesen war, um ihn anzubringen. Nur zu zweit, weil die Mutter verrückt geworden und dann gestorben war. Aber die zerbrechlichen Christbaumkugeln waren immer noch da. Sie schmückten jetzt einen anderen Baum aus dem kleinen Wäldchen weit hinter dem Haus. Und sagte man nicht, dass um die Weihnachtszeit mehr Menschen Selbstmord begingen als in jeder anderen Zeit des Jahres? Bei Gott, das war kein Wunder. »Welche Macht Gott dir gegeben hat, Johnny?« »Klar, das ist richtig. Gott ist ein echter Prinz. Er hat mich durch die Windschutzscheibe eines Taxis geschleudert und mir beide Beine gebrochen, und ich verbrachte fast 5 Jahre im Koma, und 3 Menschen mussten sterben. Das Mädchen, das ich liebte, hat geheiratet, sie bekam den Sohn, den sie von mir hätte empfangen sollen, von einem Anwalt, der sich den Arsch aufreißt, um nach Washington zu kommen, damit er mithelfen kann, die große elektrische Eisenbahn zu lenken. Wenn ich länger als ein paar Stunden auf den Beinen stehe, dann ist mir, als hätte mir jemand einen langen Glassplitter durch die Beine bis zu den Eiern gerammt. Gott ist ein echter Sportsgeist. Er ist so ein Sportsgeist, dass er eine Welt wie aus einer komischen Oper zusammengebastelt hat, in der Christbaumkugeln aus Glas älter werden als man selbst. Hübsche Welt und ein wirklich erstklassiger Gott, der dafür verantwortlich ist. Er muss in Vietnam auf unserer Seite gewesen sein, denn genau das ist seine Art, wie er seit Anbeginn der Zeiten die Geschicke lenkt. Er hat eine Aufgabe für dich, Johnny. Einen beschissenen Dorfpolizisten aus der Patsche helfen, damit er nächstes Jahr wiedergewählt wird? Lauf nicht vor ihm davon, Johnny. Versteck dich nicht in einer Höhle. Er rieb sich die Schläfen, draußen schwoll der Wind an, er hoffte, sein Vater würde vorsichtig sein, wenn er von der Arbeit nach Hause fuhr. Johnny stand auf und zog sich einen dicken Pullover an, er ging hinaus in den Schuppen und sah zu, wie sein Atem vor ihm in der Luft zu Wölkchen gefror. Links befand sich ein gewaltiger Stapel Holz, den er im gerade vergangenen Herbst gehackt hatte, alles genau auf Ofenlänge. Daneben stand eine Kiste mit Kleinholz und daneben wiederum ein Stapel alter Zeitungen. Er kauerte sich nieder und fing an, sie durchzublättern. Seine Hände wurden rasch gefühllos, aber er machte weiter, und schließlich fand er die, nach der er gesucht hatte, die Sonntagszeitung von vor 3 Wochen. Er nahm sie mit ins Haus, klatschte sie auf den Küchentisch und blätterte sie durch. Er fand den Artikel, den er gesucht hatte, im Lokalteil, setzte sich hin und begann zu lesen. Der Artikel war mit mehreren Fotos illustriert, eines davon zeigte eine alte Frau, die eine Tür abschloss, ein anderes einen Streifenwagen der Polizei in einer nahezu verlassenen Straße. 2 zeigten fast leere Geschäfte. Die Schlagzeile lautete: »Die Jagd nach dem Würger von Castle Rock nimmt kein Ende.« Vor 5 Jahren, begann der Artikel, war eine junge Frau namens Alma Frechette, die in einem lokalen Restaurant gearbeitet hatte, auf dem Heimweg von der Arbeit vergewaltigt und erdrosselt worden. Staatsanwaltschaft und der Sheriff von Castle County hatten gemeinsam die Ermittlungen geführt. Das Ergebnis war gleich 0 gewesen. 1 Jahr später war eine ältere Frau, ebenfalls vergewaltigt und erdrosselt, in ihrem kleinen Apartment im 3. Stock eines Hauses in der Carbine Street von Castle Rock entdeckt worden. 1 Monat später hatte der Killer erneut zugeschlagen, diesmal war ein aufgewecktes junges Mädchen von der Highschool das Opfer gewesen. Man hatte intensivere Ermittlungen durchgeführt, alle Untersuchungsmöglichkeiten des FBI waren benutzt worden, allesamt ohne Ergebnis. Im folgenden November war Sheriff Carl M. Kelso, der ungefähr seit den Tagen des Bürgerkriegs Polizeichef des County gewesen war, nicht wiedergewählt worden. Seine Stelle hatte George Bannerman eingenommen, der das vor allem seiner aggressiven Kampagne, den Würger von Castle Rock zu schnappen, verdankte. 2 Jahre vergingen, der Würger war nicht gefasst worden, aber es waren auch keine weiteren Morde mehr passiert. Doch dann, im letzten Januar, hatten 2 kleine Jungs die Leiche der 17-jährigen Carol Dunbarger gefunden. Das Mädchen war von ihren Eltern als vermisst gemeldet worden. Sie hatte ständig Ärger in der Highschool von Castle Rock gehabt, wo sie als faul und aufsässig bekannt war. 2-mal hatte man sie wegen Ladendiebstahls verhaftet und sie war schon 1-mal bis Boston durchgebrannt. Deshalb hatten Bannerman und die Staatspolizei angenommen, dass sie wieder als Anhalterin unterwegs gewesen war und der Killer sie mitgenommen hatte. Ein Tauwetter mitten im Winter hatte ihre Leiche in der Nähe von Strimmer's Brook freigelegt, wo sie von den beiden Jungs gefunden worden war. Nach Feststellung des Gerichtsmediziners war sie schon seit 2 Monaten tot. Dann, an diesem 2. November, war wieder ein Mord verübt worden. Das Opfer war eine in Castle Rock sehr beliebte Volksschullehrerin namens Etta Ringgold gewesen. Sie hatte ihr Leben lang der Methodistenkirche angehört, besaß einen MBS in Elementarausbildung und war in zahlreichen gemeinnützigen Verbänden tätig gewesen. Sie war eine Bewunderin der Werke von Robert Browning gewesen und man hatte ihre Leiche in einem Abwasserkanal unter einer ungepflasterten Nebenstraße gefunden. Der Mord an Miss Ringgold hatte das ganze nördliche Neuengland in Aufruhr versetzt. Vergleiche mit Alberto Di Salvo, dem Würger von Boston, wurden angestellt, Vergleiche, die nur dazu angetan waren, Öl in das hochschlagende Feuer der Empörung zu schütten. William Loeb's Union Leader im gar nicht so fernen Manchester, New Hampshire, hatte einen weiteren hilfreichen Leitartikel unter der Überschrift »Die unfähige Polizei in unserem Nachbarstaat« veröffentlicht. Im Artikel dieser Sonntagsbeilage, die nun fast 6 Wochen alt war und durchdringend nach Schuppen und Holzkiste roch, wurden auch noch 2 Psychiater zitiert, die sehr froh darüber waren, das Blaue vom Himmel herunter zu analysieren, solange ihre Namen nicht abgedruckt wurden. Einer von ihnen erwähnte eine spezielle sexuelle Abnormität, den Drang, im Augenblick des Orgasmus eine gewalttätige Handlung zu begehen. »Nett«, dachte Johnny, und zog eine Grimasse. Er erwürgt sein Opfer, während er kommt. Seine Kopfschmerzen wurden immer schlimmer. Der andere Seelenklempner wies auf die Tatsache hin, dass alle 5 Morde im Spätherbst oder Frühwinter verübt worden waren. Eine manisch-depressive Persönlichkeit hielt sich nicht an feste Regeln, konnte aber durchaus in ihren jeweiligen Stimmungen dem Wechsel der Jahreszeiten unterworfen sein. Sie konnte ein Tief haben, das von Mitte April bis etwa Ende August anhielt, danach konnte eine Steigerung einsetzen, die ihr Hoch etwa zur Zeit der Morde hatte. Während des manischen oder Hochzustandes konnte die fragliche Person sexuell aufgeputscht, aktiv, verwegen und optimistisch sein. »Wahrscheinlich würde er glauben, dass ihn die Polizei nicht schnappen kann«, hatte der ungenannte Psychiater den Artikel beendet. Eine abschließende Bemerkung betonte, dass besagte Person bisher Recht gehabt hatte. Johnny legte die Zeitung hin, sah auf die Uhr und stellte fest, dass sein Vater jeden Moment nach Hause kommen konnte, falls er nicht durch den Schnee aufgehalten wurde. Er nahm die alte Zeitung mit zum Ofen und steckte sie ins Feuer. »Nicht meine Sache. Und überhaupt, zum Teufel mit Sam Wysack. Versteck dich nicht in einer Höhle, Johnny.« Er versteckte sich nicht in einer Höhle, ganz und gar nicht. Es war nur zufällig so, dass er eine verdammt harte Sache hinter sich hatte. Wenn man ein großes Stück seines Lebens verlor, das war schon eine verdammt harte Sache, nicht? Grund, in Selbstmitleid zu zerfließen? »Ah, scheiß drauf«, murmelte er zu sich selbst. Er ging zum Fenster und sah hinaus, nichts zu sehen als Schnee, der in dichten, windgepeitschten Schwaden herabfiel. Er hoffte, Dad würde vorsichtig sein, aber er hoffte auch, sein Vater würde bald nach Hause kommen und diesem sinnlosen Irrlauf wie eine Ratte im Labyrinth der Selbstbetrachtung ein Ende bereiten. Er ging wieder zum Telefon und blieb unschlüssig davor stehen. Selbstmitleid oder nicht, er hatte ein großes Stück seines Lebens verloren, seine besten Jahre, wenn man es so ausdrücken wollte. Er hatte hart gearbeitet, wieder ins Lot zu kommen. Hatte er sich nicht ein wenig normales Privatleben verdient? Hatte er nicht ein Recht auf das, worüber er vor ein paar Minuten erst nachgedacht hatte? Ein normales Leben? So etwas gibt es nicht, Mann. Vielleicht nicht, aber es gab ganz entschieden ein abnormales Leben. Zum Beispiel der Vorfall in Coles Farm. Er hatte die Sachen anderer Leute befühlt und plötzlich deren Ängste, kleine Geheimnisse, billige Triumphe gekannt. Das war abnormal. Es war eine Gabe, es war ein Fluch. Angenommen, er würde sich mit dem Sheriff treffen. Es gab keine Garantie, dass er ihm etwas sagen konnte. Aber angenommen, er könnte es doch. Nur angenommen, er könnte ihm diesen Killer auf einem silbernen Tablett präsentieren. Dann würde sich die Pressekonferenz im Krankenhaus wiederholen, ein 3-Manegen-Zirkus in eine grausame Ente-Potenz erhoben. Ein kleines Lied begann auf irre Weise in seinem schmerzenden Kopf zu erklingen, eigentlich nicht viel mehr als ein leises Klingeln, ein Lied, das er in seiner frühesten Kindheit in der Sonntagsschule gesungen hatte. »This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine, let it shine.« Er hob den Hörer ab und wählte die Nummer von Wysacks Praxis. Keine Gefahr, es war nach 17 Uhr. Wysak würde bestimmt schon nach Hause gegangen sein, und angesehene Neurologen ließen ihre Privatnummer nicht eintragen. Das Telefon läutete 6 oder 7 Mal, und Johnny wollte den Hörer schon wieder auflegen, als am anderen Ende abgenommen wurde, und Sam persönlich sagte, »Hi, hallo?« »Sam?« »John Smith!« Die Freude in Sams Stimme war unverkennbar, aber klang nicht auch ein Unterton von Unbehagen mit? »Ja, ich bin es.« »Wie gefällt Ihnen denn dieser Schneefall?« sagte Wysak, vielleicht ein bisschen zu herzlich. »Schneit es bei Ihnen auch?« »Es schneit.« »Hier hat es vor einer Stunde angefangen. Sie sagen, John, handelt es sich um den Sheriff? Hören Sie sich deswegen so abweisend an?« »Nun, er hat mich angerufen«, sagte Johnny, »und ich habe mich gefragt, was passiert ist, warum Sie ihm meinen Namen gegeben haben, warum Sie mich nicht angerufen und es mir gesagt haben und warum Sie mich nicht vorher angerufen und um Erlaubnis gefragt haben.« Wysak seufzte. »Ach, Johnny, ich könnte Sie jetzt vielleicht anlügen, aber das hätte wohl nicht viel Sinn. Ich habe Sie nicht gefragt, weil ich befürchtete, dass Sie Nein sagen würden.« Und ich habe Ihnen hinterher nichts davon gesagt, weil der Sheriff mich ausgelacht hat. Und wenn jemand über einen meiner Vorschläge lacht, dann nehme ich an, dass man nicht auf diesen Vorschlag eingehen wird. Johnny rieb sich mit der freien Hand eine schmerzende Schläfe und schloss die Augen. »Aber warum, Sam? Sie wissen doch, wie ich darüber denke. Sie selbst hatten mir doch gesagt, ich solle mich diesen Sommer so unauffällig wie möglich verhalten. Das haben Sie gesagt.« »Es war dieser Artikel in der Zeitung«, sagte Sam. »Ich habe mir gesagt, Johnny wohnt da unten. Und ich habe mir gesagt, 5 tote Frauen. 5.« Seine Stimme war leise, stockend und verlegen. Johnny fühlte sich erbärmlich, als er Sam so reden hörte. Er wünschte sich, er hätte nicht angerufen. »Und 2 von ihnen Teenager, eine junge Mutter. Eine Lehrerin, die Browning liebte und kleine Kinder unterrichtete. Alles so niederträchtig. Ja, so niederträchtig, dass sie bestimmt nie einen Film oder eine Fernsehsendung daraus machen, aber nichtsdestotrotz wahr. Am meisten musste ich an die Lehrerin denken, in einen Abwasserkanal gestopft wie ein Müllsack. Aber sie hatten verdammt kein Recht, mich in ihre Schuldfantasien zu verwickeln«, sagte Johnny gepresst. »Nein, wahrscheinlich nicht.« »Kein wahrscheinlich.« »Johnny, ist alles in Ordnung? Sie hören sich so, mir geht es gut«, schrie Johnny. »Sie hören sich aber gar nicht gut an.« »Ich habe scheußliche Kopfschmerzen. Ist das vielleicht ein Wunder? Herrgott, ich wünschte, Sie hätten das nicht getan. Als ich Ihnen von Ihrer Mutter erzählte, haben Sie sie nicht angerufen, weil Sie sagten, ich habe gesagt, dass es bei manchen Dingen besser ist, wenn sie verloren bleiben und nicht wiedergefunden werden. Aber das stimmt nicht immer, Johnny. Dieser Mann, wer immer er auch sein mag, hat eine schrecklich gestörte Persönlichkeit. Er könnte sich selbst umbringen. Ich bin sicher, als man 2 Jahre nichts von ihm gehört hat, hat die Polizei genau das gedacht. Aber ein manisch-depressiver hat mitunter lange Ruheperioden. Man nennt das Plateau des Normalseins. Aber dann setzen wieder diese Stimmungswechsel ein. Nachdem er im letzten Monat diese Lehrerin getötet hatte, könnte er sich selbst umgebracht haben. Aber wenn er es nicht getan hat, was dann? Er könnte wieder eine töten oder 2 oder 4 oder... Hören Sie auf!« Sam sagte... »Warum hat Sheriff Bannerman Sie angerufen? Was hat ihn bewogen, seine Meinung zu ändern?« »Ich weiß es nicht. Ich nehme an, seine Wähler sind hinter ihm her.« »Es tut mir leid, dass ich ihn angerufen habe, Johnny, und dass das Sie so aufgeregt hat. Aber noch mehr tut es mir leid, dass ich Sie nicht angerufen habe, um Ihnen mitzuteilen, was ich getan habe. Es war falsch. Sie haben, weiß Gott, ein Recht darauf, Ihr Leben in Ruhe zu führen.« Seine eigenen Gedanken wiederholt zu bekommen, besserte Johnnys Laune nicht. Im Gegenteil, er fühlte sich elender und schuldbewusster als zuvor. »Schon gut«, sagte er. »Ist schon gut, Sam. Ich werde nie wieder etwas zu jemandem sagen. Das ist, als würde man den Brunnen zudecken, nachdem das Kind hineingefallen ist, aber mehr kann ich nicht sagen. Ich war indiskret. Bei einem Arzt ist das schlimm.« »Schon gut«, sagte Johnny erneut. Er kam sich hilflos vor, und dass Sam so langsam und verlegen sprach, machte alles noch schlimmer. »Werde ich Sie bald mal sehen?« »Ich werde nächsten Monat den Unterricht in Cleves wieder aufnehmen. Dann schaue ich bei Ihnen vorbei.« »Gut. Nochmals meine aufrichtige Entschuldigung, John. Hör auf, das zu sagen. Sie verabschiedeten sich und Johnny legte auf und wünschte sich, er hätte nicht angerufen. Vielleicht hatte er nicht gewollt, dass Sam so bereitwillig eingestand, wie falsch es gewesen war, was er getan hatte. Vielleicht hatte er in Wirklichkeit gewollt, dass Sam sagte, »Klar habe ich ihn angerufen, ich wollte, dass sie sich von ihrem Arsch erheben und etwas tun.« Er ging zum Fenster hinüber und sah in die verschneite Dunkelheit hinaus, in einen Abwasserkanal gestopft wie einen Müllsack. Großer Gott, seine Kopfschmerzen! Herb kam eine halbe Stunde später nach Hause, warf nur einen kurzen Blick in Johnnys blasses Gesicht und fragte, »Kopfschmerzen?« »Ja.« »Schlimm?« »Nicht allzu schlimm.« »Sehen wir uns die Nachrichten an«, sagte Herb. »Ich bin froh, dass ich rechtzeitig nach Hause gekommen bin. Heute waren eine Menge NBC-Leute in Castle Rock und haben Filmaufnahmen gemacht. Diese Reporterin, die du so hübsch findest, war auch dabei, Cassie Mackin.« Er blinzelte, als Johnny sich ihm zuwandte. Einen Augenblick schien Johnnys Gesicht nur aus Augen zu bestehen, die ihn anstarrten und von unmenschlichem Schmerz erfüllt waren. »Castle Rock? Noch ein Mord?« »Ja, sie haben heute früh ein kleines Mädchen im Stadtpark gefunden. Die verdammt traurigste Geschichte, die man je gehört hat. Ich nehme an, sie wollte durch den Park, um zur Bibliothek zu kommen, weil sie an einem Projekt gearbeitet hat. Bis zur Bibliothek ist sie gekommen, aber nicht wieder zurück. Johnny, du siehst schrecklich aus, Junge.« »Wie alt war sie?« »Gerade 9«, sagte Herb. »Ein Mann, der sowas tut, sollte an den Eiern aufgehängt werden, das ist meine Meinung.« 9, sagte Johnny und setzte sich schwer hin. »Du große Scheiße.« »Johnny, ist wirklich alles klar? Du bist ja kreidebleich.« »Schon gut. Schalt die Nachrichten ein.« Kurz darauf hatten sie John Chancellor vor sich, der seinen nächtlichen Sack voll politischer Bestrebungen, Fred Harris' Kampagne löste keine Begeisterungsstürme aus, Regierungsentscheidungen, die Großstädte Amerikas würden lernen müssen, sinnvoll mit ihrem Haushalt auszukommen, sagte Präsident Ford, internationaler Zwischenfälle, landesweiter Streik in Frankreich, den Dow Jones, gestiegen, öffnete, zuletzt eine herzzerreißende Reportage über einen Jungen mit Gehirnlähmung, der eine 4-H-Kuh aufzog. »Vielleicht haben Sie es rausgeschnitten«, sagte Herb. Aber nach einem Werbespot sagte Chancellor, »Im westlichen Maine gibt es heute Abend eine Stadt mit einer erschreckten, verängstigten und zornigen Bevölkerung. Die Stadt heißt Castle Rock, und während der letzten 5 Jahre geschahen dort 5 Morde. 5 Frauen im Alter von 14 bis 71 wurden vergewaltigt und erwürgt. Heute geschah in Castle Rock ein 6. Mord. Das Opfer ist ein 9-jähriges Mädchen. Catherine Mackin ist in Castle Rock, hier ihr Bericht.« Und da war sie und sah aus wie eine erdichtete Gestalt, die sorgfältig in eine echte Umgebung hineingestellt worden war. Sie stand vor dem Rathaus. Die Schultern ihres Mantels und das blonde Haar waren vom frischen Schnee des nachmittäglichen Schneefalls bedeckt, der am Abend zu einem Blizzard geworden war. Ein Gefühl allmählich steigender Hysterie liegt an diesem Nachmittag über der kleinen Fabrikstadt in Neuengland, begann sie. Die Bevölkerung von Castle Rock ist schon seit langer Zeit sehr stark beunruhigt wegen einer unbekannten Person, die von der hiesigen Presse als Würger von Castle Rock bezeichnet wird, manchmal auch als Novemberkiller. Die bisherige Unruhe und Nervosität hat sich inzwischen in Entsetzen verwandelt. Niemand hier hält diese Bezeichnung für zu stark. Dass der Entdeckung von Mary Kate Handraisons Leiche folgte, die nicht weit vom Musikpavillon entfernt aufgefunden wurde, wo man das erste Opfer des Novemberkillers entdeckt hatte. Eine Kellnerin namens Alma Frechette. Es folgte eine Gesamtaufnahme des Stadtparks, der im sachte fallenden Schnee düster und tot wirkte. Es folgte ein Schulfoto von Mary Kate Handraisen, die Cass lächelte und dabei dicke Zahnklammern entblößte. Ihr Haar war von schönem Weißblond, ihr Kleid war stahlblau. Höchstwahrscheinlich ihr bestes Kleid, dachte Johnny, und ihm wurde beinahe übel. Ihre Mutter hatte ihr das beste Kleid für das Schulfoto angezogen. Der Bericht ging weiter, jetzt wurden die früheren Morde rekapituliert, aber Johnny war bereits am Telefon und rief zunächst die Auskunft an, dann die Stadtverwaltung von Castle Rock. Er wählte langsam und mit schmerzendem Kopf. Herb kam aus dem Wohnzimmer und sah ihn neugierig an. »Wen rufst du an, mein Sohn?« Johnny schüttelte den Kopf und lauschte auf das Läuten des Telefons am anderen Ende der Leitung. Schließlich wurde dort der Hörer abgenommen. »Castle County, Büro des Sheriffs?« »Ich möchte gern mit Sheriff Bannerman sprechen, bitte.« »Könnte ich Ihren Namen haben?« »John Smith aus Pownell.« »Bleiben Sie dran.« Johnny drehte sich um, sah zum Fernseher und erblickte Bannerman, wie er heute Nachmittag ausgesehen hatte, in einem dicken Parker mit den Rangabzeichen des County Sheriffs auf den Schultern. Er sah unbehaglich und schuldbewusst aus, während er sich den Fragen der Reporter ausgesetzt sah. Er war ein breitschultriger Mann mit einem großen, hängendem Kopf und dunklem, krausem Haar. Die randlose Brille, die er trug, schien irgendwie nicht zu ihm zu passen, wie es bei ungewöhnlich großen Männern oft der Fall ist. »Wir verfolgen eine ganze Anzahl von Spuren«, sagte Bannerman. »Hallo, Mr. Smith«, sagte Bannerman. Wieder dieses komische Gefühl, dass etwas gleich doppelt vorhanden war. Bannerman war an zwei Orten gleichzeitig, in zwei Zeiten, wenn man so wollte. Johnny spürte einen Augenblick ein hilfloses Schwindelgefühl. Er fühlte sich, Gott helfe ihm, wie man sich in einer dieser billigen Rummelplatzattraktionen fühlt, dem Wirbelkarussell oder dem Roundup. »Mr. Smith, sind Sie dran, Mann?« »Ja, ich bin dran.« Er schluckte. »Ich habe meine Meinung geändert.« »Ach, guter Junge, bin verdammt froh, das zu hören.« »Aber vielleicht werde ich gar nicht imstande sein, Ihnen zu helfen, wissen Sie?« »Oh, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt.« Bannerman räusperte sich. »Wenn man hier wüsste, dass ich bei einem übersinnlich begabten Menschen Rat suchte, würden Sie mich geradewegs auf einem Karren aus der Stadt befördern.« Der Geist eines Grinsens huschte über Johnnys Gesicht. »Und bei einem diskreditierten Hellseher obendrein.« »Wissen Sie, wo Johns in Bridgeton ist?« »Ich werde es finden.« »Können wir uns um 8 dort treffen?« »Ja, ich denke schon.« »Danke, Mr. Smith.« »Schon gut.« Er legte auf. Herb beobachtete ihn gespannt. Hinter ihm flimmerte der Nachspann der Abendnachrichten über den Bildschirm. »Er hat dich schon mal angerufen, ha?« »Ja, hat er. Sam Wysack hat ihm gesagt, dass ich vielleicht helfen konnte.« »Glaubst du, dass du es kannst?« »Ich weiß es nicht«, sagte Johnny, »aber meine Kopfschmerzen haben schon etwas nachgelassen.« Er traf mit etwa 15 Minuten Verspätung im Johns in Bridgeton ein. Es schien sich um das einzige Lokal zu handeln, das in der Hauptstraße von Bridgeton noch geöffnet hatte. Die Pflüge kamen nicht mehr nach, an mehreren Stellen der Straße gab es Schneewehen. An der Kreuzung der Route 302 und 117 schwankte die Ampel im heulenden Wind. Ein Streifenwagen mit der Aufschrift Castle County Sheriff in Goldschrift an der Tür stand vor Johns. Er parkte dahinter und ging hinein. Bannerman saß an einem Tisch vor einer Tasse Kaffee und einer Schüssel Chili. Der Bildschirm hatte getäuscht. Der Sheriff war nicht nur ein großer Mann, er war ein Riese. Johnny ging zu ihm und stellte sich vor. Bannerman stand auf und schüttelte die dargebotene Hand. Er sah das blasse, verkrampfte Gesicht und es entging ihm auch nicht, dass die Navy-Jacke um den dünnen Körper schlotterte. Und Bannermans erster Gedanke war, dieser Bursche ist krank, er hat vielleicht nicht mehr lange zu leben. Nur Johnnys Augen schienen echtes Leben zu haben, sie waren von direkter, stechend hellblauer Farbe und fest auf Bannermans Gesicht gerichtet, sie verrieten scharfes, ehrliches Interesse. Beim Händedruck verspürte Bannerman eine ganz besondere Art von Überraschung, ein Gefühl, das er später als Überströmen bezeichnete. Es war ein bisschen wie ein leichter Elektroschock bei Berührung eines nackten Stromkabels. Dann war's vorbei. »Bin froh, dass Sie kommen konnten«, sagte Bannerman. »Kaffee?« »Ja.« »Und wie wär's mit einer Schüssel Chili? Sie machen hier ein verdammt gutes Chili. Ich soll es zwar nicht essen wegen meines Magengeschwürs, wissen Sie, aber ich esse es trotzdem.« Als er den überraschten Ausdruck in Johnnys Gesicht sah, lächelte er. »Ich weiß, dass es sich nicht richtig anhört, ein so großer Kerl wie ich und ein Magengeschwür, nicht wahr?« »Nun, ich denke, das kann jeder bekommen.« »Sie sind verdammt höflich«, sagte Bannerman. »Was hat Sie veranlasst, Ihre Meinung zu ändern?« »Die Nachrichten, das kleine Mädchen. Sind Sie ganz sicher, dass es sich um denselben Kerl handelt?« »Es war derselbe Kerl, gleiche Methode und gleicher Spermatyp.« Er beobachtete Johnnys Gesicht, als die Kellnerin herüberkam. »Kaffee?«, fragte sie. »Tee«, sagte Johnny. »Und bringen Sie ihm eine Schüssel Chili, Miss«, sagte Bannerman. Als die Kellnerin gegangen war, sagte er, »Dieser Doktor, er hat mir gesagt, dass Sie Dinge anfassen und manchmal wissen, woher sie stammen, wem sie gehört haben könnten und so weiter.« Johnny lächelte. »Nun«, sagte er, »ich habe eben Ihre Hand geschüttelt und weiß, dass Sie einen irischen Setter namens Rusty haben. Und ich weiß, dass er schon alt ist und blind wird und Sie der Meinung sind, er müsste allmählich eingeschläfert werden, aber Sie wissen nicht, wie Sie das Ihrem Mädchen erklären sollen.« Bannerman ließ seinen Löffel ins Chili fallen. Plopp! Er sah Johnny mit offenem Mund an. »Bei Gott«, sagte er, »das haben Sie von mir erfahren? Gerade eben?« Johnny nickte, Bannerman schüttelte den Kopf und murmelte, »Es ist eine Sache, von so etwas nur zu hören, aber es ist eine ganz andere, wenn man... Ermüdet Sie das nicht?« Johnny sah Bannerman überrascht an. Diese Frage war ihm bisher noch nie gestellt worden. »Ja, ja, das tut es.« »Aber Sie wussten es, hol's der Teufel.« »Hören Sie, Sheriff, George, ganz einfach George.« »Okay, ich bin Johnny, einfach Johnny.« »George, was ich nicht über Sie weiß, würde 5 Bücher füllen. Ich weiß nicht, wo Sie aufgewachsen sind, wo Sie zur Polizeischule gegangen sind, wer Ihre Freunde sind, wo Sie leben. Ich weiß, dass Sie eine kleine Tochter haben, deren Name Kathy oder so ähnlich ist. Ich weiß nicht, was Sie letzte Woche getan haben oder welches Buch Sie bevorzugen oder was Ihre Lieblingssendung im Fernsehen ist.« »Der Name meiner Tochter ist Katrina«, sagte Bannerman leise. »Sie ist auch 9. Sie waren Mary Kates Klasse.« »Was ich zu sagen versuche, ist, dass das Wissen manchmal eine sehr beschränkte Sache ist, wegen der toten Zone.« »Tote Zone?« »Es ist, als könnten gewisse Signale einfach nicht übermittelt werden«, sagte Johnny. »Ich kann niemals Straßen oder Adressen empfangen, Zahlen sind schwer, aber manchmal kommen sie durch.« Die Kellnerin kam mit Johnnys Tee und Chili. Er kostete das Chili und nickte Bannerman zu. »Sie haben recht. Es ist gut, besonders an einem solchen Abend.« »Machen Sie sich darüber her«, sagte Bannerman. »Mann, ich liebe gutes Chili, auch wenn mein Magen jedes Mal Zeter und Mordio schreit. Zum Teufel mit Ihrem Magengeschwür, sage ich dann, rein damit!« Sie waren eine Weile still, Johnny verspeiste das Chili und Bannerman beobachtete ihn neugierig. Er überlegte, dass Smith herausbekommen haben könnte, dass er einen Hund namens Rusty hatte. Er hätte auch herausbekommen können, dass Rusty alt und fast blind war. Und noch einen Schritt weiter, wenn er Katrinas Namen wusste, könnte dies Kathy oder so ähnlich nichts weiter als Routine gewesen sein, um der Sache den richtigen Hauch von zögerndem Realismus zu geben. Aber warum? Und damit war noch keineswegs dieses seltsame Gefühl erklärt, das er im Kopf gehabt hatte, als Smith seine Hand berührte. Wenn es Schwindel war, dann aber ein verdammt guter. Draußen schwoll der Wind zu einem schrillen Kreischen an, das das kleine Gebäude in seinen Grundfesten zu erschüttern schien. Ein Schneeschleier wurde gegen die Pondicherry-Kegelbahn jenseits der Straße geweht. Hören Sie sich das an, sagte Bannerman, und das soll die ganze Nacht so weitergehen. Mir kann keiner erzählen, dass die Winter milder werden. Haben Sie etwas? Fragte Johnny. Irgendetwas, das dem Burschen gehört, den Sie suchen? Wir glauben es, sagte Bannerman, dann schüttelte er den Kopf, ist aber ziemlich dünn. Erzählen Sie es mir. Bannerman erzählte es ihm. Die Volksschule und die Bibliothek lagen einander im Stadtpark gegenüber. Es war üblich, Schüler hinüberzuschicken, wenn sie ein Buch für ein Projekt oder eine Aufgabe brauchten. Der Lehrer händigte einen Passierschein aus und die Bibliothekarin zeichnete ihn ab, bevor sie zurückgeschickt wurden. Etwa in der Mitte des Stadtparks fiel das Gelände leicht ab. Auf der Westseite dieser Senke war der Musikpavillon der Stadt. In der Senke selbst standen 2 Dutzend Bänke, auf denen die Leute saßen, wenn im Herbst Konzerte oder Footballspiele stattfanden. Wir glauben, dass er sich einfach hingesetzt und darauf gewartet hat, dass ein Kind vorbeikommen würde. Er hätte von beiden Seiten des Stadtparks aus nicht gesehen werden können. Aber der Fußweg führt an der Nordseite der Senke entlang, dicht an den Bänken. Bannerman schüttelte langsam den Kopf. Was die Sache noch schlimmer macht, diese junge Frau, Alma Frechet, wurde direkt im Musikpavillon getötet. Bei der Stadtratssitzung im März steht mir ein gehöriges Donnerwetter bevor, vorausgesetzt, dass ich im März überhaupt noch hier bin. Nun, ich werde dann einen Antrag vorweisen können, den ich dem Bürgermeister geschickt habe. Ich habe verlangt, dass während der Schulstunden erwachsene Wächter im Park patrouillieren sollten. Ich habe mir keineswegs wegen diesem Killer Sorgen gemacht, Himmel, nein. Ich wäre nicht mal in meinen wildesten Träumen auf die Idee gekommen, dass er ein zweites Mal zum selben Ort zurückkommen würde. Und der Bürgermeister hat diese Parkwächter abgelehnt? Nicht genug Geld, sagte Bannerman. Natürlich kann er die Schuld den Stadträten zuschieben, und die werden versuchen, sie mir wieder zuzuschieben, und auf Mary-Kate Handraisons Grab wird Gras wachsen, und Er schwieg einen Augenblick, vielleicht versagte ihm auch die Stimme. Johnny sah seinen gesenkten Kopf mitfühlend an. Vielleicht hätte es sowieso nichts gebracht, fuhr Bannerman mit trockener Stimme fort. Als Wachen setzen wir nämlich in der Hauptsache Frauen ein, und diesem Mistkerl, hinter dem wir her sind, scheint es ja egal zu sein, wie alt oder jung sie sind. Aber Sie glauben, dass er auf einer dieser Bänke gewartet hat? Bannerman bestätigte es. Sie hatten ein glattes Dutzend frische Zigarettenstummel neben einer Bank gefunden und 4 weitere hinter dem Musikpavillon, zusammen mit einer leeren Packung. Unglücklicherweise Marlboro, die zweit- oder drittbeliebteste Marke des Landes. Die Zellophanhülle der Packung war auf Fingerabdrücke untersucht worden, aber es waren keine gefunden worden. »Überhaupt keine?« sagte Johnny. »Ein bisschen merkwürdig, nicht?« »Warum sagen Sie das?« »Nun, man sollte meinen, dass der Killer Handschuhe getragen hat. Es war ja ziemlich kalt draußen. Aber man sollte doch annehmen, dass der Mann, der ihm Zigaretten verkauft hat...« Bannerman grinste. »Hey, Sie haben Köpfchen für diese Arbeit«, sagte er. »Aber Sie sind kein Raucher.« »Nein«, sagte Johnny. »Als ich noch aufs College ging, habe ich hin und wieder eine Zigarette geraucht, aber nach dem Unfall habe ich es mir abgewöhnt.« »Ein Mann pflegt seine Zigaretten in der Brusttasche aufzubewahren, holt sie heraus, nimmt sich eine Zigarette, steckt das Päckchen wieder zurück. Wenn Sie Handschuhe tragen und nicht jedes Mal, wenn Sie eine Kippe herausnehmen, frische Fingerabdrücke hinterlassen, wird diese Zellophanumhüllung sauber abgewischt. Kapiert?« »Und Ihnen ist noch etwas entgangen, Johnny. Muss ich es Ihnen erklären?« Johnny dachte darüber nach und sagte dann, »Vielleicht stammte die Packung aus einem Karton, und diese Kartons werden maschinell verpackt.« »Das ist es«, sagte Bannerman, »Sie sind wirklich gut.« »Und was ist mit der Steuerbanderole an der Packung?« »Maine«, sagte Bannerman. »Wenn also der Killer und der Raucher ein und dieselbe Person sind«, sagte Johnny nachdenklich. Bannerman zuckte mit den Schultern. »Ja, sicher. Rein technisch besteht die Möglichkeit, dass Sie es nicht sind. Aber ich habe mir vorzustellen versucht, wer sich wohl sonst an einem kalten und wolkigen Wintermorgen lange genug auf eine Bank im Stadtpark setzen würde, um dort 12 oder 16 Zigaretten zu rauchen, und darauf konnte ich keine Antwort finden.« Johnny trank einen Schluck Tee Und keins der anderen Kinder, die durch den Park gegangen sind, hat irgendwas gesehen?« »Nichts«, sagte Bannerman. »Ich habe mit jedem Kind gesprochen, das für diesen Vormittag einen Bibliotheksausweis hatte.« »Das ist beinahe noch unheimlicher als diese Sache mit den Fingerabdrücken. Kommt es Ihnen nicht auch so vor?« »Ich finde es verdammt erschreckend. Sehen Sie, da sitzt dieser Kerl also da und wartet auf ein Kind, ein Mädchen, das ganz allein vorbeikommen wird. Er kann die Kinder kommen hören, und jedes Mal verschwindet er hinter dem Musikpavillon.« »Spuren«, sagte Johnny. »Nicht an diesem Vormittag. Heute Morgen gab es noch keine Schneedecke, nur gefrorenen Boden. Da haben wir also diesen gottverdammten Scheißkerl, dem man die eigenen Eier abschneiden und zum Essen servieren sollte, da haben wir ihn, wie er hinter dem Musikpavillon auf der Lauer liegt. So etwa gegen 8.50 Uhr kommen Peter Harrington und Melissa Loggins vorbei. Um diese Zeit hat der Unterricht in der Schule seit 20 Minuten begonnen. Als sie vorbei sind, kehrt er auf die Bank zurück. Um 9.15 Uhr geht er abermals hinter dem Musikpavillon in Deckung. Diesmal sind es zwei kleine Mädchen, Susan Flaherty und Katrina Bannerman.« Johnny stellte seine Teetasse scheppernd ab. Bannerman hatte seine Brille abgenommen und putzte sie heftig. »Ihre Tochter ist heute früh durch den Park gegangen? Jesus!« Bannerman setzte die Brille wieder auf. Sein Gesicht war vor Wut dunkel angelaufen. »Und er hat Angst«, sah Johnny. »Nicht Angst davor, dass ihn seine Wähler im Stich lassen würden oder dass der Union Leader noch einen Leitartikel über die unfähigen Polizisten im westlichen Maine veröffentlichen könnte, sondern Angst, weil er dachte, wenn seine Tochter an diesem Morgen allein zur Bibliothek gegangen wäre.« »Meine Tochter«, stimmte Bannerman leise zu. »Ich glaube, sie ist etwa 10, 12 Meter von diesem Tier entfernt vorbeigegangen. Wissen Sie, wie mir bei diesem Gedanken zumute ist?« »Ich kann's mir vorstellen«, sagte Johnny. »Nein, ich glaube nicht, dass Sie das können. Mir ist zumute, als wäre ich beinahe in einen leeren Fahrstuhlschacht gestiegen, als hätte ich beim Essen die Pilze weggelassen und ein anderer ist an Pilzvergiftung gestorben. Und ich komme mir beschmutzt vor, besudelt. Vielleicht erklärt das auch, warum ich Sie doch noch angerufen habe. Ich würde im Augenblick einfach alles tun, um diesen Halunken dingfest zu machen, einfach alles.« Draußen tauchte ein orangefarbener Schneepflug wie etwas aus einem Horrorfilm aus dem Schnee auf. Er parkte und zwei Männer stiegen aus. Sie überquerten die Straße, betraten das Johns und nahmen am Tresen Platz. Johnny trank seinen Tee aus. Er wollte sein Chili nicht mehr. »Der Kerl kehrt also zu seiner Bank zurück«, nahm Bannerman seinen Bericht wieder auf. »Aber nicht lange. Gegen 9.25 Uhr hört er, wie Harrington und Loggins aus der Bibliothek zurückkommen. Also verdrückt er sich wieder hinter den Musikpavillon. Das muss gegen 9.25 Uhr gewesen sein, denn die Bibliothekarin hatte den Ausweis um 9.18 Uhr unterschrieben. Gegen 9.45 Uhr gingen drei Jungs aus der 5. Klasse am Musikpavillon vorbei zur Bibliothek. Einer von ihnen glaubt, irgendeinen Burschen gesehen zu haben, der auf der anderen Seite des Pavillons stand. Das ist unsere einzige Beschreibung, irgendein Bursche. Vielleicht sollten wir diese Beschreibung über Fernsehen und Rundfunk verbreiten, was meinen Sie? Halten Sie Ausschau nach irgendeinem Burschen!« Bannerman lachte kurz und bellend. »Um 9.25 Uhr kamen meine Tochter und ihre Freundin Susan auf dem Rückweg zur Schule vorbei. Dann so gegen 10.05 Uhr kam Mary Kate Andreessen, ganz allein. Katrina und Sue sind ihr noch begegnet. Sie gingen die Schultreppe hinauf, während sie gerade herunterkam. Alle haben Hi gesagt.« »Großer Gott«, murmelte Johnny. Er fuhr sich mit einer Hand durchs Haar. »Zuletzt, gegen 10.30 Uhr, kommen die drei Jungs aus der 5. Klasse zurück. Einer von ihnen sieht etwas in dem Musikpavillon. Es ist Mary Kate. Ihr Trikot und ihr Schlüpfer sind heruntergezogen. Überall Blut. Auf den Beinen, ihr Gesicht. Ihr Gesicht.« »Beruhigen Sie sich«, sagte Johnny und legte Bannerman eine Hand auf den Arm. »Nein, ich kann mich nicht beruhigen«, sagte Bannerman. Er sprach beinahe entschuldigend. »So etwas habe ich noch nie gesehen, noch nie während meiner 18 Dienstjahre bei der Polizei. Er hat das kleine Mädchen vergewaltigt, und das allein wäre schon schlimm genug gewesen. Das allein hätte wahrscheinlich schon vollkommen ausgereicht, sie zu töten, wissen Sie? Der Gerichtsmediziner hat gesagt, wie er es gemacht hat, er muss irgendetwas bei dem Mädchen zerrissen haben, und ja, das hätte sie wahrscheinlich nun getötet. Aber dann musste er sie auch noch erwürgen. 9 Jahre alt und erwürgt und dann liegen gelassen, auf dem Boden des Musikpavillons den Schlüpfer runtergezogen. Plötzlich begann Bannerman zu weinen. Die Augen hinter den Brillengläsern schwammen in Tränen, die in 2 Strömen über seine Wangen nach unten rannen. Bannerman nahm die Brille wieder ab und wischte sich mit seinem Taschentuch übers Gesicht. Seine Schultern zuckten und bebten. Johnny wartete und rührte ziellos in seinem Chili herum. Nach einer Weile steckte Bannerman das Taschentuch wieder weg, seine Augen waren blutunterlaufen und Johnny dachte, wie nackt sein Gesicht ohne Brille aussah. »Tut mir leid, Mann«, sagte er. »Das war ein langer Tag für mich.« »Schon gut«, sagte Johnny. »Ich wusste, dass ich das früher oder später tun würde, aber ich dachte, ich könnte es zurückhalten, bis ich zu Hause bei meiner Frau bin.« »Nun, ich denke, das war eine zu lange Wartezeit.« »Sie sind eine verständnisvolle Natur.« Bannerman setzte die Brille wieder auf. »Nein, Sie sind mehr als das. Sie haben so etwas an sich. Der Teufel soll mich holen, wenn ich weiß, was es ist, aber da ist etwas an Ihnen.« »Was haben Sie sonst noch?« »Nichts. Hauptsächlich muss ich den Kopf hinhalten, aber die Staatspolizei hat sich bisher auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Genauso wenig wie der Sonderermittler der Staatsanwaltschaft oder unser Hatchel-Kind vom FBI. Der Gerichtsmediziner war imstande, den Spermatyp zu bestimmen, aber das nutzt uns beim gegenwärtigen Stand der Dinge auch nichts. Aber was mir am meisten zu schaffen macht, ist die Tatsache, dass unter den Fingernägeln der Opfer weder Haare noch Spuren von Haut gefunden wurden. Sie müssen sich alle verbissen gewehrt haben, aber wir konnten bisher noch keinen Millimeter Haut finden. Der Kerl muss mit dem Teufel im Bund sein. Er hat auch nichts verloren, weder einen Knopf noch einen Einkaufszettel noch eine einzige verdammte Spur. Wir hatten einen Seelenklempner aus Augusta, ebenfalls dank Firma Staat, und der hat uns gesagt, dass sich diese Kerle alle früher oder später selbst verraten. Schöner Trost. Was nun, wenn es erst später ist, sagen wir, 12 Leichen von jetzt an? Das Zigarettenpäckchen ist in Castle Rock? Ja. Johnny stand auf. Na, dann lassen Sie uns mal hinfahren. In meinem Wagen? Johnny lächelte einen Augenblick, während das Heulen des Windes draußen anschwoll. »In einer solchen Nacht zahlt es sich aus, bei einem Polizisten zu sein«, sagte er. Der Schneesturm hatte seinen Höhepunkt erreicht, daher brauchten sie 1,5 Stunden für die Fahrt nach Castle Rock in Bannermans Streifenwagen. Es war 9:20, als sie das Foyer des Rathauses betraten und sich den Schnee von den Schuhen stapften. Im Foyer waren 30 Reporter versammelt, die meisten saßen auf einer Bank unter einem grässlichen Ölgemälde, das einen der Stadtgründer darstellte, und unterhielten sich über frühere Nachtwachen. Aber Bannerman und Johnny waren kaum hereingekommen, da sprangen sie auf und umringten die beiden Männer. »Sheriff Bannerman, stimmt es, dass es in dem Fall einen Durchbruch gegeben hat?« »Ich kann Ihnen im Moment nichts sagen«, sagte Bannerman stoisch. »Einem Gerücht zufolge sollen Sie einen Mann aus Oxford in Gewahrsam genommen haben, Sheriff. Stimmt das?« »Nein, wenn Sie uns jetzt entschuldigen würden.« Aber ihre Aufmerksamkeit hatte sich inzwischen auf Johnny konzentriert, und er hatte ein flaues Gefühl in der Magengegend, als er mindestens 2 Gesichter von der Pressekonferenz im Krankenhaus erkannte. »Heiliger Gott«, rief einer von ihnen aus, »Sie sind John Smith, nicht wahr?« Johnny verspürte das verrückte Verlangen, sich auf den Doppelgänger zu berufen, wie ein Gangster bei einem Verhör vor dem Senatsausschuss. »Ja«, sagte er, »das bin ich.« »Dieser Hellseher?« fragte ein anderer. »Hören Sie, lassen Sie uns vorbei«, sagte Bannerman mit erhobener Stimme. »Habt ihr Jungs denn nichts Besseres zu tun, als laut Inside View sind Sie ein Schwindler«, sagte ein junger Mann in dickem Mantel. »Ist das wahr?« Ich kann nur dazu sagen, dass Inside View druckt, was Sie wollen, sagte Johnny. Hören Sie, wirklich, dann bestreiten Sie also den Artikel in Inside View? Hören Sie, ich kann wirklich weiter nichts sagen. Während sie durch die Milchglastür ins Büro des Sheriffs gingen, rasten die Reporter zu den beiden öffentlichen Fernsprechern neben der Kabine des Nachtwächters. »Ach, jetzt ist die Kacke am Dampfen«, sagte Bannerman unglücklich. »Ich schwöre bei Gott, ich hätte nie geglaubt, dass Sie in einer solchen Nacht noch hier sein würden. Ich hätte Sie durch den Hintereingang bringen sollen.« »Ach, wussten Sie das nicht?«, fragte Johnny verbittert. »Wir lieben die Publicity. Wir übersinnlich Begabten sind ganz verrückt auf Publicity.« »Nein, das glaube ich nicht«, sagte Bannerman, »zumindest nicht bei Ihnen.« »Nun, es ist passiert, lässt sich nicht mehr ändern.« Aber Johnny sah im Geist bereits die Schlagzeilen vor sich. »Sheriff von Castle Rock macht lokalen Hellseher zum Hilfs-Sheriff in unheimlichem Fall. November-Killer soll von übersinnlich Begabtem entlarvt werden. Schwindler-Eingeständnis eine Fälschung. Smith protestiert.« Im Vorzimmer waren zwei Hilfs-Sheriffs. Einer schlief, der andere trank Kaffee und blätterte verdrossen einen Stapel Meldungen durch. »Hat seine Frau ihn rausgeschmissen, oder was?« fragte Bannerman mürrisch und nickte zu dem Schlafenden hinüber. »Ist eben erst von Augusta zurückgekommen«, sagte der Hilfs-Sheriff. Er war kaum mehr als ein Junge und hatte vor Müdigkeit dunkle Ringe unter den Augen. Er sah Johnny neugierig an. »Johnny Smith, Frank Dodd. Und Dornröschen dort drüben ist Roscoe Fisher.« Johnny nickte grüßend. »Roscoe sagte, dass die Staatsanwaltschaft den ganzen Fall haben will«, sagte Dodd zu Bannerman. Sein Blick war zornig und trotzig und irgendwie pathetisch. »Schönes Weihnachtsgeschenk, was?« Bannerman legte Dodd eine Hand auf den Nacken und schüttelte ihn sanft. »Sie machen sich zu viele Sorgen, Frank. Außerdem verbringen Sie zu viel Zeit mit diesem Fall.« »Ich muss einfach ständig daran denken, dass bei diesen Meldungen etwas dabei sein muss.« Er zuckte mit den Schultern und schnippte sie mit einem Finger beiseite. »Irgendetwas!« »Gehen Sie nach Hause und ruhen Sie sich ein bisschen aus, Frank. Und nehmen Sie Dornröschen mit. Hätte uns noch gefehlt, dass einer dieser Reporter ein Foto von ihm macht. Sie würden es in der Presse abdrucken unter der Überschrift »In Castle Rock gehen die intensiven Ermittlungen weiter. Und wir alle würden uns verdammt bald als Straßenfeger wiederfinden.« Bannerman führte Johnny in sein Privatbüro. Der Schreibtisch war mit Papierkram überladen. Auf dem Fenstersims war ein Triptychon, das Bannerman, seine Frau und seine Tochter Katrina zeigte. Sein Diplom hing sauber eingerahmt an einer Wand. Daneben war in einem weiteren Rahmen das Titelblatt des Castle Rock Call, in dem seine Wahl verkündet worden war. »Kaffee?« fragte Bannerman und schloss einen Aktenschrank auf. »Nein, danke, ich bleibe bei Tee.« »Mrs. Sugarman hütet ihren Tee eifersüchtig«, sagte Bannerman, »nimmt ihn jeden Tag mit nach Hause, tut mir leid. Ich würde Ihnen einen Tonic anbieten, aber um zum Automaten zu gelangen, müssten wir draußen wieder Spießruten laufen.« »Jesus Christus, ich wünschte, die gingen nach Hause.« »Ist schon gut.« Bannerman kam mit einem kleinen, mit einer Büroklammer verschlossenen Umschlag zurück. »Das ist es«, sagte er. Er zögerte einen Augenblick, dann händigte er den Umschlag aus. Johnny hielt ihn, öffnete ihn aber nicht sofort. »Sie verstehen mich doch, dass ich für nichts garantieren kann. Ich kann nicht einmal etwas versprechen. Manchmal kann ich es, manchmal nicht.« Bannerman zuckte müde mit den Schultern und wiederholte, »Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.« Johnny streifte die Büroklammer ab und schüttelte eine leere Marlboro-Schachtel auf die andere Handfläche, eine rot-weiße Schachtel. Er hielt sie in der linken Hand und blickte auf die hintere Wand. Eine graue Wand, industriegraue Wand, rot-weiße Schachtel, industriegraue Schachtel. Er legte die leere Zigarettenpackung auf die andere Hand, dann schloss er beide Hände darum. Er wartete darauf, dass irgendetwas kommen würde. Nichts. Er hielt die Schachtel noch etwas länger fest und hoffte wieder alle Hoffnung, achtete nicht auf das Wissen, dass etwas sofort kam, wenn es kam. Schließlich gab er die Zigarettenschachtel zurück. »Tut mir leid«, sagte er. »Nichts zu machen, ja?« »Nein.« Es wurde rhetorisch an die Tür geklopft und Roscoe Fisher steckte den Kopf herein. Er machte ein zerknirschtes Gesicht. »Frank und ich gehen jetzt nach Hause, George. Ich glaube, Sie haben mich bei einem Nickerchen ertappt.« »Solange ich Sie nicht dabei ertappe, wie Sie es im Streifenwagen tun«, sagte Bannerman, »grüßen Sie Deanie von mir.« »Worauf Sie sich verlassen können?« Fisher sah Johnny noch einen Augenblick an, dann machte er die Tür wieder zu. »Nun«, sagte Bannerman, »ein Versuch war es wert, nehme ich an. Ich fahre Sie zurück. Ich möchte zum Stadtpark rübergehen«, sagte Johnny unvermittelt. »Nein, das hat keinen Zweck. Dort liegen 30 Zentimeter Schnee.« »Aber Sie können die Stelle finden, nicht?« »Natürlich kann ich das. Aber was soll dabei herauskommen?« »Ich weiß es nicht, aber lassen Sie uns trotzdem gehen.« »Ach, die Reporter werden uns folgen, Johnny, so sicher, wie Gott die kleinen Fische gemacht hat.« »Sie sagten etwas von einem Hinterausgang?« »Ja, aber das ist eine Feuertür. Man kann ohne weiteres hereinkommen, aber wenn man hinausgeht, wird der Alarm ausgelöst.« Johnny pfiff durch die Zähne. »Dann sollen Sie uns eben folgen.« Bannerman sah ihn ein paar Sekunden nachdenklich an, dann nickte er. »Okay.« Als sie aus dem Büro herauskamen, sprangen die Reporter sofort auf und umringten sie. Johnny fühlte sich an einen heruntergekommenen Zwinger drüben in Durham erinnert, wo eine merkwürdige alte Dame Collies hielt. Wenn man mit seiner Angel vorbeikam, kamen die Hunde alle herausgelaufen und bellten und knurrten und jagten einem im Allgemeinen eine Heidenangst ein. Sie bellten zwar, bissen aber eigentlich nicht. »Wissen Sie, wer's getan hat, Johnny? Haben Sie schon eine Ahnung? Schon Gehirnwellen empfangen, Mr. Smith? Wissen die Staatspolizei und der Staatsanwalt von dieser Entwicklung, Sheriff Bannerman? Glauben Sie, dass Sie den Fall lösen können, Johnny? Sheriff, haben Sie diesen Mann zum Hilfs-Sheriff gemacht?« Bannerman drängte sich langsam, aber resolut durch sie hindurch und machte dabei seinen Mantel zu. »Kein Kommentar, kein Kommentar!« Johnny sagte überhaupt nichts. Die Reporter drängten sich im Foyer zusammen, während Bannerman und Johnny die verschneiten Stufen hinabstiegen. Erst als die beiden Männer am Streifenwagen vorbeigingen und über die Straße stapften, wurde einem von ihnen klar, dass sie zum Stadtpark wollten. Mehrere holten ihre Mäntel. Diejenigen, die bereits für einen Aufenthalt im Freien angezogen gewesen waren, als Bannerman und Johnny aus dem Büro kamen, liefen ihnen die Stufen des Rathauses hinab nach. Sie riefen durcheinander wie Kinder. Taschenlampen erhellten die verschneite Dunkelheit. Der Wind heulte und peitschte Schneeschauer an ihnen vorbei. »Sie werden überhaupt nichts sehen können«, sagte Bannerman. »Sie wird... verdammte Scheiße!« Er wäre beinahe umgestoßen worden, als ein Reporter in dickem Mantel und mit bizarrer Schottenmütze in ihn hineinlief. »Tut mir leid, Sheriff«, sagte der Mann dümmlich. »Glatt! Ich hab meine Galoschen vergessen!« Vor ihnen wurde ein gelbes Nylonseil in der Dunkelheit sichtbar, ein wild hin und her pendelndes Schild mit der Aufschrift »Polizeiliche Absperrung« war daran befestigt. »Sie haben offenbar auch Ihr Hirn vergessen«, sagte Bannerman, »und jetzt bleiben Sie alle miteinander zurück. Zurück!« »Der Stadtpark ist eine öffentliche Anlage, Sheriff«, rief einer der Reporter. »Das ist richtig, und dies hier ist eine Polizeiangelegenheit. Sie bleiben hinter der Absperrung zurück, sonst verbringen Sie die restliche Nacht in meiner Arrestzelle.« Mit dem Strahl seiner Taschenlampe folgte er dem Absperrseil, dann hob er es hoch, damit Johnny darunter durchschlüpfen konnte. Sie gingen den leichten Hang hinab zu den Bänken, die jetzt verschneit waren. Hinter ihnen drängten sich die Reporter an der Absperrung zusammen und hielten die Lichtkegel ihrer wenigen Taschenlampen auf sie gerichtet, so dass Bannerman und Johnny wie in düsterem Rampenlicht dahingingen. »Blindflug«, sagte Bannerman. »Nun, es gibt sowieso nichts zu sehen«, sagte Johnny, »oder doch?« »Nein, jetzt nicht. Ich hatte Frank schon gesagt, dass er das Seil jederzeit wieder wegnehmen könnte. Jetzt bin ich froh, dass es noch nicht dazu gekommen ist. Möchten Sie zum Musikpavillon hinübergehen?« »Noch nicht. Zeigen Sie mir, wo die Zigarettenkippen lagen.« Sie gingen noch ein Stück weiter, dann blieb Bannerman stehen. »Hier«, sagte er und richtete den Lichtstrahl seiner Taschenlampe auf eine Bank, die wenig mehr als eine zugeschneite Wölbung in der Dunkelheit war. Johnny zog seine Handschuhe aus und steckte sie in die Manteltasche, dann kniete er sich hin und fing an, den Schnee von der Sitzfläche der Bank zu scharren. Wieder fiel Bannerman das hagere, blasse Gesicht des Mannes auf. Vor der Bank auf den Knien sah er aus wie ein frommer Büßer, wie ein Mann in verzweifeltem Gebet. Johnnys Hände waren kalt, dann beinahe gefühllos. Geschmolzener Schnee tropfte von seinen Fingern. Er wühlte sich bis zu der rauen, verwitterten Oberfläche der Bank. Er schien sie sehr klar zu sehen, beinahe wie durch ein Vergrößerungsglas. Sie war grün gewesen, aber die meiste Farbe war abgeblättert und wegerodiert. Zwei rostige Stahlbolzen hielten den Sitz an der Rückenlehne fest. Er packte die Bank mit beiden Händen und plötzlich durchströmte ihn ein unheimliches Gefühl. Er hatte etwas so Intensives noch nie zuvor gespürt und sollte nur noch ein einziges Mal so etwas Intensives empfinden. Stirnrunzelnd sah er auf die Bank hinab und hielt sie mit beiden Händen gepackt. Es war eine Sommerbank. Wie viele hunderte verschiedene Leute hatten hier schon gesessen und sich »God bless America« bis hin zu »Stars and Stripes Forever«, »Be kind to your web-footed friends, for a duck maybe somebody's mother« und das Kampflied der Castle Rock Cougars angehört. Grünes Sommerlaub, rauchiger Herbstdunst wie die Erinnerung an Maiskolben und Männer mit Rechen in weißer Dämmerung. Das Dröhnen der Pauke, sanfte Blechtrompeten und Posaunen, Uniformen der Schulkapelle. »For a duck, maybe somebody's mother«. Gute Sommermenschen hatten hier gesessen, gelauscht, applaudiert, Programme festgehalten, die im Zeichenunterricht der Castle Rock High School entworfen und gedruckt worden waren. Aber an diesem Morgen hatte hier ein Killer gesessen. Johnny konnte ihn fühlen. Dunkle Äste und Zweige der Bäume waren wie Runen in den grauen, schneeverhangenen Himmel geätzt. Ich sitze hier, rauche, warte, fühlte mich wohl, so wohl, dass ich direkt über das Dach der Welt springen und leicht auf beiden Füßen landen konnte. Ein Lied summend, etwas von den Rolling Stones. Kann das nicht richtig mitbekommen, aber ganz klar, alles ist was? In Ordnung, alles ist in Ordnung, alles ist grau und wartet auf Schnee, und ich bin gerissen, murmelte Johnny. »Ich bin gerissen, ich bin so gerissen!« Bannerman beugte sich nach vorn, weil er im heulenden Wind die Worte nicht verstehen konnte. »Was?« »Gerissen«, wiederholte Johnny. Er blickte zu Bannerman auf und der Sheriff trat unwillkürlich einen Schritt zurück. Johnnys Augen waren kühl und beinahe unmenschlich. Das dunkle Haar wehte wild um sein weißes Gesicht und über ihm kreischte der Winterwind am dunklen Himmel. Seine Hände schienen an die Bank geschmiedet zu sein. »Ich bin so verdammt gerissen«, sagte er deutlich. Ein triumphierendes Lächeln hatte sich auf seinen Lippen geformt. Seine Augen sahen durch Bannerman hindurch. Bannerman glaubte es. Niemand konnte so schauspielern oder etwas abziehen. Und das Schrecklichste von allem war, er wurde an jemanden erinnert. Das Lächeln, der Tonfall, Johnny Smith war verschwunden. Er schien durch eine menschliche, leere Hülle ersetzt worden zu sein. Und hinter seinen normalen Gesichtszügen lauerte ein anderes Gesicht, fast nahe genug, um es zu berühren, das Gesicht des Killers. Und dieses Gesicht gehörte jemandem, den er kannte. »Werdet mich niemals erwischen, weil ich zu gerissen für euch bin.« Ein kleines, zuversichtliches, leicht spöttisches Lächeln kam aus seinem Mund. »Ich ziehe ihn jedes Mal an, und wenn sie kratzen oder beißen, bekommen Sie kein winziges Stückchen von mir, weil ich so gerissen bin!« Seine Stimme schwoll zu einem triumphierenden, verrückten Schrei an, der mit dem Wind wetteiferte, und Bannerman trat noch einen Schritt zurück. Er bekam eine Gänsehaut, seine Eier schrumpften gegen seinen Unterleib. »Lass es aufhören«, dachte er, »lass es aufhören, bitte!« Johnny beugte den Kopf über die Bank, schmelzender Schnee troff von seinen nackten Fingern. »Schnee, stummer Schnee, geheimnisvoller Schnee. Sie hat eine Wäscheklammer daran geklemmt, damit ich wissen soll, wie sich das anfühlt, wie es sich anfühlt, wenn man eine Krankheit bekommt, eine Krankheit von einem dieser schlimmen Ficker. Sie sind alle schlimme Ficker und sie müssen gestoppt werden. Ja, gestoppt, stoppt sie, das Stopp, oh mein Gott, das Stoppschild!« Er war wieder klein, ging durch den stummen, geheimnisvollen Schnee zur Schule, und dort war ein Mann, der aus dem wabernden Weiß aufragte, ein schrecklicher Mann, ein schrecklicher, schwarzer, grinsender Mann mit großen, funkelnden Augen, wie Münzen, und dort war ein rotes Stoppschild, fest von einer Faust im Handschuh umschlossen. Oh mein Gott, lass ihn nicht an mich heran, Mama, lass ihn nicht an mich heran! Johnny schrie und fiel von der Bank zurück. Er presste plötzlich die Hände an die Wangen. Bannerman kauerte sich neben ihn und hatte grässliche Angst. Hinter dem Absperrseil rührten sich die Reporter und murmelten. »Johnny, kommen Sie zu sich, hören Sie, Johnny!« »Gerissen«, murmelte Johnny. Er sah mit verletzten, verängstigten Augen zu Bannerman empor. Im Geist sah er immer noch diese schwarze Gestalt mit den funkelnden Augen aus dem Schnee aufragen. Sein Unterleib pochte vom Schmerz, der Wäscheklammer, die die Mutter des Killers ihn gezwungen hatte zu tragen. Damals war er noch nicht der Killer gewesen, oh nein, kein Tier, kein Dreckskerl oder wie auch immer Bannerman ihn genannt hatte. Er war nichts weiter gewesen als ein kleiner, verängstigter Junge mit einer Wäscheklammer an seinem... »Helfen Sie mir beim Aufstehen«, murmelte er. Bannerman half ihm auf die Beine. »Und nun zum Musikpavillon«, sagte Johnny. »Nein, ich denke, wir sollten zurückgehen, Johnny.« Johnny schob sich blindlings an ihm vorbei und strebte dem Musikpavillon zu, der sich wie ein großer, kreisrunder Schatten vor ihm abzeichnete. Er ragte in der Dunkelheit auf, der Ort des Todes. Bannerman lief ihm nach und holte ihn ein. »Johnny, wer ist es? Wissen Sie, wer? Sie haben niemals etwas unter Ihren Fingernägeln gefunden, weil er einen Regenmantel getragen hat«, sagte Johnny. Er stieß die Worte keuchend heraus. »Einen Regenmantel mit Kapuze, einen glatten Vinyl-Regenmantel. Überprüfen Sie noch einmal alle Ihre Meldungen. Es hat jedes Mal geregnet oder geschneit. Sie haben nach ihm gekrallt, Sie haben gekämpft, ganz sicher, aber Ihre Finger sind einfach abgeglitten.« »Wer, Johnny, wer?« »Ich weiß es nicht, aber ich werde es herausfinden.« Er stolperte über die unterste der Stufen, die zum Musikpavillon hinaufführten. Er kämpfte unbeholfen um sein Gleichgewicht, hätte es aber bestimmt verloren, wenn Bannerman ihn nicht am Arm gepackt hätte. Dann waren sie oben auf der Bühne. Hier lag nur sehr wenig Schnee, kaum mehr als eine hauchdünne Schicht. Das konische Dach hatte ihn abgehalten. Bannerman richtete den Strahl seiner Taschenlampe auf den Boden, und Johnny ließ sich auf Hände und Füße nieder und begann langsam herumzukriechen. Seine Hände waren hellrot. Bannerman dachte, dass sie sich inzwischen wie rohes Fleisch anfühlen mussten. Plötzlich hielt Johnny an und schnupperte wie ein Hund an einer Stelle herum. »Hier«, murmelte er, »genau hier hat er es getan.« Bilder, Beschaffenheiten und Gefühle strömten in ihn ein. Dazu kam der Kupfergeschmack der Erregung und die Möglichkeit, entdeckt zu werden. Das Mädchen wand sich und versuchte zu schreien. Er hatte die Hand im Handschuh auf ihren Mund gepresst. »Schreckliche Erregung! Mich erwischt ihr niemals! Ich bin der Unsichtbare! Ist es jetzt schmutzig genug für dich, Mama?« Johnny begann zu stöhnen und den Kopf hin und her zu werfen. Geräusche von reißendem Stoff, Wärme, etwas floss, Blut, Samen, Urin. Er begann am ganzen Körper zu zittern, sein Haar hing ihm wirr ins Gesicht, sein Gesicht, sein lächelndes, offenes Gesicht in der Mantelkapuze, als sich seine, meine Hände im Augenblick des Orgasmus um ihren Hals legen und drücken, drücken, drücken. Die Kraft wich aus seinen Armen und die Bilder begannen zu verblassen. Er glitt nach vorn und lag in voller Länge und laut schluchzend auf der Bühne. Als Bannerman seine Schulter berührte, schrie er auf und versuchte davonzukriechen. Sein Gesicht war vor Angst wie irre verzerrt. Dann entspannte es sich nach und nach. Er lehnte den Kopf gegen die hüfthohe Brüstung des Musikpavillons und machte die Augen zu. Schauer liefen wie Wellen durch seinen Körper. Seine Hose und sein Mantel waren vom Schnee überzuckert. »Ich weiß jetzt, wer es ist«, sagte er. 15 Minuten später saß Johnny wieder in Bannermans Büro. Er hatte sich bis auf die Unterhose ausgezogen und saß so dicht wie nur irgend möglich am tragbaren elektrischen Heizlüfter. Er sah immer noch durchgefroren und elend aus, aber das Zittern hatte aufgehört. »Wollen Sie wirklich keinen Kaffee?« Johnny schüttelte den Kopf. »Ich kann das Zeug nicht ausstehen.« »Johnny?« Bannerman setzte sich. »Wissen Sie tatsächlich etwas?« »Ich weiß, wer Sie umgebracht hat. Sie hätten ihn selbst erwischen können. Sie waren nur zu dicht dran. Sie haben ihn sogar in seinem Regenmantel gesehen, diesem glänzenden, langen Regenmantel. Weil er die Kinder morgens über die Straße führt. Er hat ein Stoppschild an einem Stock und er führt die Kinder am Morgen über die Straße.« Bannerman sah ihn wie vom Donner gerührt an. »Reden Sie von Frank? Frank Dodd? Sie sind verrückt.« »Frank Dodd hat sie umgebracht«, sagte Johnny. »Frank Dodd hat alle umgebracht.« Bannerman blickte drein, als wüsste er nicht, ob er Johnny auslachen oder ihm einen Tritt versetzen sollte. »Das ist die verrückteste, gottverdammteste Sache, die ich je gehört habe«, sagte er schließlich. »Frank Dodd ist ein guter Polizist und ein prima Mann. Er wird im nächsten November für das Amt des Polizeichefs in der Hauptstadt kandidieren und er wird es mit meinem Segen tun.« Jetzt war sein Gesichtsausdruck eine Mischung aus Belustigung und müder Verachtung. »Frank ist 25. Das heißt, er hätte mit dieser verrückten Scheiße schon mit 19 anfangen müssen. Er lebt sehr ruhig zu Hause bei seiner Mutter, der es gesundheitlich sehr schlecht geht. Zu hoher Blutdruck, Schilddrüse und Diabetes. Johnny, Sie sind ins Fettnäpfchen getreten. Frank Dodd ist kein Mörder. Dafür würde ich mich köpfen lassen.« »Die Morde hatten 2 Jahre lang aufgehört«, sagte Johnny. »Wo war Frank Dodd in dieser Zeit? War er in der Stadt?« Bannerman drehte sich zu ihm um und jetzt zeigte sein Gesicht keine Belustigung mehr, sondern nur noch einen harten Ausdruck, hart und zornig. »Ich will nichts mehr davon hören. Sie hatten zum ersten Mal recht. Sie sind nichts weiter als ein Schwindler.« »Ah, jetzt haben Sie Ihre Presse bekommen, aber das bedeutet noch lange nicht, dass ich mir anhören muss, wie Sie einen guten Beamten schlecht machen. Einen Mann, den ich...« »Einen Mann, den Sie wie einen Sohn sehen«, sagte Johnny leise. Bannerman kniff die Lippen zusammen und die frische Farbe vom Aufenthalt im Freien wich allmählich aus seinem Gesicht. Er sah wie ein Mann aus, der einen Tiefschlag bekommen hat. Dann war's vorbei und sein Gesicht war unbeeindruckt. »Raus hier«, sagte er. »Lassen Sie sich von einem Ihrer Reporterfreunde nach Hause fahren. Unterwegs können Sie ja eine Pressekonferenz abhalten. Aber ich schwöre bei Gott, ich schwöre beim heiligen Gott, wenn Sie Frank Dodds Namen auch nur erwähnen, bekommen Sie es mit mir zu tun und ich breche Ihnen das Rückgrat, kapiert?« »Na klar, meine Kumpel von der Presse«, schrie Johnny ihn an. »Richtig. Haben Sie nicht gesehen, wie ich alle Ihre Fragen beantwortet habe? Wie ich für Ihre Bilder posiert und darauf geachtet habe, dass Sie mich auch ja von der besten Seite bekommen? Und wie ich dafür gesorgt habe, dass Sie ja auch meinen Namen richtig buchstabieren?« Bannerman sah erschrocken, dann wieder hart drein. »Reißen Sie sich zusammen«, »Nein, Gottverdammt nochmal«, sagte Johnny, und seine Stimme wurde noch lauter und schriller. »Ich glaube, Sie vergessen, wer wen angerufen hat. Ich werde Ihr Gedächtnis mal ein bisschen auffrischen. Sie haben mich angerufen. So versessen war ich darauf, hierher zu kommen.« »Das heißt aber nicht, dass Sie...« Johnny ging zu Bannerman hinüber und deutete mit dem Zeigefinger wie mit einer Pistole auf ihn. Er war ein paar Zentimeter kleiner und wahrscheinlich 80 Pfund leichter, aber Bannerman wich einen Schritt zurück, wie er es schon im Stadtpark getan hatte. Johnnys Wangen waren dunkelrot angelaufen, seine Lippen waren leicht von den Zähnen zurückgezogen. »Nein, Sie haben recht, dass Sie mich angerufen haben, hat einen Scheißdreck zu bedeuten«, sagte er. »Aber Sie wollen nicht, dass dort der Killer ist, nicht wahr? Wenn es irgendein anderer ist, dann werden wir der Sache wenigstens mal nachgehen. Aber es kann unmöglich der gute alte Frank dort sein, weil Frank so aufrecht ist, weil Frank sich um seine Mutter kümmert, weil Frank zum lieben alten Sheriff George Bannerman aufsieht. Oh, Frank ist der heilige Christus, der vom Kreuz herabgestiegen ist. Außer wenn er kleine Mädchen und alte Frauen vergewaltigt und erwürgt. Und es hätte Ihre Tochter sein können, Bannerman, verstehen Sie denn nicht? Es könnte Ihre eigene Tochter...« Bannerman schlug ihn. Zwar zog er im allerletzten Moment die Faust zurück, aber der Schlag genügte, um Johnny nach hinten zu schleudern. Er stolperte über einen Stuhl und stürzte der Länge nach zu Boden. Blut sickerte aus der Wange, wo Bannermans Police Academy Ring ihn gestreift hatte. »Das hatten Sie verdient«, sagte Bannerman, aber es hörte sich nicht sehr überzeugt an. Ihm wurde bewusst, dass er zum ersten Mal in seinem Leben einen Krüppel geschlagen hatte, oder einen, der einem Krüppel am nächsten kam. Johnnys Kopf war leicht und voller Glocken, seine Stimme schien nicht ihm, sondern einem anderen zu gehören, einem Radiosprecher oder B-Movie-Schauspieler. »Sie sollten Gott auf den Knien danken, dass er keine Spuren hinterlassen hat, denn Sie hätten sie übersehen bei Ihrer hohen Meinung von dort, und dann hätten Sie sich als mitverantwortlich am Tod von Mary Kate and Raisin betrachten können, als Mitwisser!« »Das ist nichts weiter als eine verdammte Lüge«, sagte Bannerman langsam und deutlich. »Ich würde meinen eigenen Bruder verhaften, wenn er der Bursche wäre, der es getan hat. Stehen Sie auf! Tut mir leid, dass ich Sie geschlagen habe.« Er half Johnny auf die Beine und inspizierte den Kratzer auf der Wange. »Ich werde den Erste-Hilfe-Kasten holen und ein bisschen Jod auftragen.« »Ach, vergessen Sie's«, sagte Johnny. Der Zorn war aus seiner Stimme verschwunden. »Ich habe Sie noch ziemlich unverblümt reingewirkt, was?« »Ich sage Ihnen, Frank, kann es nicht sein. Sie hatten es nicht auf den Presserummel abgesehen. Okay, in diesem Punkt habe ich mich geirrt. Eifer des Gefechtes. Aber Ihre Schwingungen oder Ihre Astralebene oder was immer sonst sein mag, hat Ihnen diesmal einen Streich gespielt.« »Dann überprüfen Sie's«, sagte Johnny. Er sah Bannerman fest an. »Überprüfen Sie es. Beweisen Sie mir, dass ich mich geirrt habe.« Er schluckte. »Vergleichen Sie Zeiten und Daten mit Franks Arbeitsplan. Können Sie das?« Grollend sagte Bannerman, »Dort hinten im Schrank sind die Zeitkarten der letzten 14 oder 15 Jahre. Ich denke schon, dass ich es nachprüfen könnte.« »Dann tun Sie es.« »Mister«, er machte eine Pause, »Johnny, wenn Sie Frank kennen würden, würden Sie sich selber auslachen, das ist mein Ernst. Und es bin nicht nur ich, Sie können jeden fragen, sollte ich mich geirrt haben, werde ich's gern zugeben.« »Das ist verrückt«, murmelte Bannerman, aber er ging doch zu dem Schrank hinüber, in dem die alten Zeitkarten aufbewahrt wurden, und machte die Tür auf. 2 Stunden vergingen, es war jetzt fast 1 Uhr morgens. Johnny hatte seinen Vater angerufen und ihm gesagt, dass er in Castle Rock übernachten würde. Der Schneesturm tobte immer noch mit unverminderter Gewalt. Eine Rückfahrt wäre so gut wie unmöglich gewesen. »Was ist da drüben los?«, fragte Herb. »Kannst du mir das nicht sagen?« »Am Telefon lieber nicht, Dad.« »Also gut, Johnny. Überanstrenge dich nicht.« »Nein.« Aber er hatte sich überanstrengt, er war erschöpfter als in den Anfangstagen seiner Krankengymnastik mit Eileen McGone. Eine nette Frau, dachte er wahllos, eine nette, freundliche Frau, zumindest so lange, bis ich ihr gesagt habe, dass ihr Haus brennen würde, danach war sie distanziert und verlegen geworden. Sie hatte ihm gedankt, sicher, aber hatte sie ihn danach jemals wieder berührt? Tatsächlich berührt? Johnny glaubte es nicht. Und bei Bannerman würde es genauso sein, wenn dies hier vorüber war. Zu schade. Wie Eileen war auch er ein guter Kerl. Aber die Leute werden sehr nervös in Gegenwart von jemandem, der nur etwas berührt und alles über sie weiß. »Das beweist überhaupt nichts«, sagte Bannerman jetzt. Er hörte sich verdrossen und aufsässig an, wie bei einem kleinen Jungen. Aber auch er war müde. Sie betrachteten eine Aufstellung, die Johnny auf der Rückseite eines Polizeirundschreibens gemacht hatte. Neben Bannermans Schreibtisch waren 7 oder 8 Karteikästen wackelig aufgestapelt. Auf dem oberen Teil von Bannermans Postkorb lagen Frank Dodds Karten bis ins Jahr 1971 zurück, als er ins Büro des Sheriffs gekommen war. Die Aufstellung sah folgendermaßen aus. Mord, Alma Frechette, Kellnerin, 12.11.70, 15 Uhr. Frank Dodd arbeitete damals an der Main Street Gulf Station. Mord, Pauline Toothaker, 17.11.71, 10 Uhr, Frank Dodd, dienstfrei. Mord, Cheryl Moody, JHS-Schülerin, 16.12.71, 14 Uhr, Frank Dodd, dienstfrei. Mord, Carol Dunbarger, HS-Schülerin, November 74, Frank Dodd, 2 Wochen Urlaub. Mord, Etta Ringgold, Lehrerin, wahrscheinlich 29.10.75, Frank Dodd, regulärer Streifendienst. Mord, Mary Kate Hendrazen, 17.12.75, 10.10 Uhr, Frank Dodd, dienstfrei. Alle Zeiten sind geschätzte Todeszeiten. Zahlen wurden vom staatlichen Gerichtsmediziner geliefert. »Nein, das beweist gar nichts«, stimmte Johnny zu und rieb sich die Schläfen. »Aber es schließt ihn auch nicht unbedingt aus.« Bannerman tippte auf die Aufstellung. Als Miss Ringgold getötet wurde, hatte er Dienst. Ja, wenn sie wirklich am 29. Oktober getötet wurde. Es hätte aber auch der 28. oder der 27. gewesen sein können. Und selbst wenn er im Dienst war, wer verdächtigt schon einen Bullen? Bannerman sah sich die kleine Aufstellung sehr sorgfältig an. »Und was ist mit der Pause?«, fragte Johnny. »Mit der 2-jährigen Pause?« Bannerman blätterte die Zeitkarten durch. »Frank hat 1973 und 74 ununterbrochen hier Dienst gemacht. Das haben Sie selbst gesehen.« »Vielleicht hat er während dieser Zeit den Drang nicht verspürt, wenigstens soweit wir wissen.« »Soweit wir wissen, wissen wir überhaupt nichts«, sagte Bannerman rasch. »Aber was ist mit 1972, Ende 72 und Anfang 73? Für diesen Zeitraum gibt es keine Zeitkarten. Hatte er Urlaub?« »Nein«, sagte Bannerman. »Frank und ein Mann namens Tom Harrison haben einen Kurs in Polizeidienst in ländlichen Gebieten an einer Fakultät der University of Colorado in Pueblo mitgemacht. Ist der einzige Ort im ganzen Land, wo solcher Unterricht geboten wird. Es handelt sich um einen 8-wöchigen Kursus. Frank und Tom waren vom 15. Oktober bis kurz vor Weihnachten dort. Der Staat trägt einen Teil der Kosten, einen Teil übernimmt das County und die Regierung zahlt nach dem Law Enforcement Act von 74 auch einen Teil. Ich habe Harrison, er ist jetzt Polizeichef drüben in Gates Falls, und Frank ausgesucht. Frank wäre beinahe nicht hingegangen, weil er seine Mutter nicht allein lassen wollte. Um die Wahrheit zu sagen, ich glaube, dass seine Mutter ihn überreden wollte, zu Hause zu bleiben. Ich habe ihn dann doch dazu bewegen können. Er wollte Karriere machen, und so etwas wie ein Kursus in Polizeidienst in ländlichen Gebieten sieht in einem Lebenslauf immer gut aus. Ich erinnere mich noch, als er und Tom nach Hause kamen, hatte Frank eine Virusinfektion und sah schrecklich aus. Er hatte 20 Pfund abgenommen, behauptete, dass niemand da draußen im Rinderland so gut kochen konnte wie seine Mom. Bannerman schwieg. Etwas an dem, was er gerade gesagt hatte, schien ihn zu beunruhigen. »Über die Feiertage hat er sich dann eine Woche Krankenurlaub genommen, dann war's wieder gut«, fügte Bannerman fast verteidigend hinzu. »Spätestens am 15. Januar hat er dann seinen Dienst wieder aufgenommen. Sie können seine Zeitkarte ja selbst überprüfen.« »Das muss ich nicht. Und ich muss Ihnen auch nicht sagen, was Ihr nächster Schritt jetzt sein muss.« »Nein«, sagte Bannerman. Er blickte auf seine Hände. »Ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass Sie Köpfchen für sowas haben. Vielleicht hatte ich damit noch mehr Recht, als ich dachte oder wahrhaben wollte. Er griff nach dem Telefon und zog ein dickes Telefonbuch mit schmucklosem blauen Einband aus der untersten Schublade seines Schreibtischs. Während er es durchblätterte, erzählte er Johnny ohne aufzusehen, »Auch dies hier verdanken wir dem Law Enforcement Act. Hier drin ist jedes Sheriff-Büro in jedem County der Vereinigten Staaten.« Er fand die Nummer, die er gesucht hatte, und machte seinen Anruf. Johnny rutschte auf seinem Stuhl herum. »Hallo?« sagte Bannerman. »Spreche ich mit dem Büro des Sheriffs in Pueblo?« »In Ordnung. Mein Name ist George Bannerman. Ich bin County Sheriff von Castle County im westlichen Maine.« »Ja, das habe ich gesagt, im Staate Maine. Mit wem spreche ich denn, bitte?« »Okay, Officer Taylor. Folgende Situation. Wir hatten hier draußen während der vergangenen 5 Jahre 6 Morde, Vergewaltigung und Mord durch Erwürgen. Alle Morde passierten entweder im Spätherbst oder Frühwinter. Wir haben einen...« Er sah Johnny einen Moment mit hilflosen und verletzten Augen an, dann sprach er weiter in den Hörer. »Wir haben einen Verdächtigen, der vom 15. Oktober bis 17. Dezember in Pueblo war, glaube ich. Jetzt möchte ich gern wissen, ob Sie während dieser Zeit einen unaufgeklärten Mordfall haben. Opfer, weiblich, Alter spielt keine Rolle. Vergewaltigt, Todesursache, Strangulation. Falls Sie einen solchen Fall hatten, wüsste ich gern den Spermatyp des Täters, falls das festgestellt werden konnte.« »Was?« »Ja, okay. Danke. Ich werde hier warten. Auf bald, Officer Taylor.« Er legte auf. »Er will meine Angaben überprüfen und zurückrufen. Möchten Sie eine Tasse... Ach nein, Sie trinken ja keinen, oder?« »Nein«, sagte Johnny, »ich werde mich mit einem Glas Wasser begnügen.« Er ging zum großen Glaskühler hinüber und füllte einen Pappbecher mit Wasser. Draußen heulte und tobte der Sturm. Hinter ihm sagte Bannerman unbeholfen, »Ja, okay, Sie hatten recht. Ich hätte gern einen Sohn wie ihn gehabt. Meine Frau bekam Catherine durch einen Kaiserschnitt. Sie kann nie wieder eins bekommen, es würde sie töten, hat der Arzt gesagt. Deshalb ließ sie sich sterilisieren und ich hatte eine Vasektomie, um ganz sicher zu sein.« Johnny ging zum Fenster hinüber und sah in die Dunkelheit hinaus. Den Becher Wasser hatte er in der Hand. Dort draußen gab es nichts weiter als Schnee zu sehen. Aber wenn er sich jetzt umdrehte, würde Bannerman aufhören. Man brauchte keine übernatürlichen Fähigkeiten zu besitzen, um das zu wissen. »Franks Dad hat bei der B&M-Line gearbeitet und kam bei einem Unfall ums Leben, als Frank etwa 5 Jahre alt war. Sein Vater war betrunken. Er wollte in einem Zustand ankoppeln, in dem er sich hätte bepissen können, ohne es überhaupt zu merken, und dabei wurde er zwischen 2 Güterwagen zerquetscht. Seitdem hatte Frank die Rolle des Mannes im Haus übernehmen müssen. Roscoe sagt, dass Frank mal ein Mädchen hatte, als er die Highschool besuchte, aber Mrs. Dodd hat da rasch einen Riegel vorgeschoben.« »Das kann ich mir vorstellen«, dachte Johnny. »Eine Frau, die so etwas tun konnte, die Sache mit der Wäscheklammer, bei ihrem eigenen Sohn, so eine Frau würde vor nichts zurückschrecken. Sie muss fast so verrückt sein wie er.« »Als er 16 war, kam er zu mir und erkundigte sich, ob es so etwas wie nebenberufliche Polizisten gäbe. Wie er mir sagte, wollte er nichts anderes werden, seit er ein Kind war. Ich empfand sofort Zuneigung für ihn, habe ihn eingestellt, hier zu arbeiten und aus meiner eigenen Tasche bezahlt. Habe ihm gezahlt, was ich eben gerade so konnte, und er hat sich nie beschwert. Er hätte wohl auch umsonst für mich gearbeitet, so ein Typ war er. Kurz vor Abschluss der Highschool hat er sich dann um eine Vollbeschäftigung beworben, aber wir hatten damals gerade keine freie Stelle. Daher arbeitete er bei Donny Haggers Golf und belegte an der Universität unten in Gorham Abendkurse in Polizeiarbeit. Ich nehme an, dass Mrs. Dodd auch versucht hat, das zu verhindern, weil sie zu viel allein war, meinte sie oder so. Aber diesmal widersetzte sich Frank. Mit meiner Unterstützung. Im Juli 71 stellten wir ihn dann bei uns ein und seitdem hat er hier Dienst gemacht. Und nun sagen Sie mir das. Und ich muss daran denken, dass Katrina gestern früh dort draußen war und an demjenigen vorbeigegangen ist, der es getan hat. Und das kommt mir beinahe wie schmutziger Inzest vor. Frank war in unserem Haus. Er hat mit uns gegessen, war 1 oder 2 Mal bei Katie Babysitter. Und Sie sagen mir... Johnny drehte sich um, Bannerman hatte die Brille abgenommen und wischte sich wieder die Augen. »Wenn Sie wirklich solche Dinge sehen können, dann tun Sie mir leid. Sie sind ein Freak Gottes, nichts anderes als die doppelköpfige Kuh, die ich einmal auf dem Rummelplatz gesehen habe. Tut mir leid, entschuldigen Sie, ich weiß, dass es beschissen ist, sowas zu sagen.« »In der Bibel steht, dass Gott alle seine Geschöpfe liebt«, sagte Johnny. Seine Stimme klang dabei ein wenig unsicher. »Ah ja?« Bannerman nickte und rieb sich die von der Brille hinterlassenen roten Druckstellen an der Nase. »Dann hat er aber eine komische Art, das zu zeigen, nicht wahr?« Ungefähr 20 Minuten später klingelte das Telefon und Bannerman nahm hastig ab, redete kurz, hörte zu. Johnny sah, wie sein Gesicht alterte. Er legte auf und sah Johnny lange, ohne etwas zu sagen, an. 12. November 72, sagte er, ein College-Mädchen. Man hat sie auf einem Feld beim Schlagbaum gefunden. Sie hieß Ann Simmons. Vergewaltigt und erwürgt, 23 Jahre alt. Keine Samenprobe vorhanden. Aber das ist immer noch kein Beweis, Johnny. Und ich glaube, dass Sie gar keinen Beweis mehr brauchen, sagte Johnny. Wenn Sie ihn mit allem, was Sie jetzt wissen, konfrontieren, wird er zusammenbrechen. Und wenn er es nicht tut? Johnny erinnerte sich an die Vision, die er im Musikpavillon gehabt hatte. Sie wirbelte wie ein verrückter, tödlicher Bumerang zu ihm zurück. Dieses reißende Gefühl, dieser Schmerz, der so angenehm war, der den Schmerz der Wäscheklammer zurückrief, der Schmerz, der alles bestätigte. »Fordern Sie ihn auf, die Hose runterzulassen«, sagte Johnny. Bannerman sah ihn vollkommen verständnislos an. Die Reporter hielten sich immer noch im Foyer auf. »Halten Sie das wirklich für richtig?«, fragte Johnny, und der Sturm versuchte, ihm die Worte aus dem Mund zu reißen, seine Beine schmerzten. »Nein«, sagte Bannerman einfach, »aber ich denke, Sie sollten dabei sein. Er soll Gelegenheit haben, Ihnen ins Gesicht zu sehen, Johnny. Kommen Sie. Die Dodds wohnen nur 2 Blocks von hier entfernt.« Sie gingen davon, in Kapuzenmäntel gehüllt und mit Stiefeln ausgerüstet, stapften sie wie 2 Schatten durch den tiefen Schnee. Bannerman trug seine Dienstpistole unter dem Mantel. Ein paar Handschellen waren an seinem Gürtel befestigt. Sie waren noch keinen Block durch den tiefen Schnee gegangen, da fing Johnny an zu hinken, aber er hielt grimmig den Mund und sagte nichts. Aber Bannerman bemerkte es. Sie blieben unter der Einfahrt des Castle Rock Western Autos stehen. »Mein Sohn, was haben Sie denn?« »Nichts«, sagte Johnny. Auch seine Kopfschmerzen fingen wieder an. »Es ist doch etwas. Sieht so aus, als würden Sie mit 2 gebrochenen Beinen gehen.« »Nachdem ich aus dem Koma erwacht war, mussten Sie meine Beine operieren. Die Muskeln hatten sich verkürzt, fingen an, weich zu werden, hat Dr. Brown gesagt. Die Gelenke waren eingerostet, Sie haben sie, so gut es ging, mit Kunststoff gepflegt.« »Ah, wie beim 6-Millionen-Dollar-Mann, hä?« Johnny dachte an den ordentlichen Stapel Krankenhausrechnungen zu Hause, die in der obersten Schublade der Esszimmerkommode lagen. »Ja, so ungefähr. Wenn ich zu lange darauf stehe, werden Sie etwas ungelenk, das ist alles.« »Möchten Sie umkehren?« »Worauf du dich verlassen kannst. Umkehren und nicht mehr an diese schreckliche Sache denken müssen. Ich wünschte, ich wäre nie hergekommen. Nicht mein Problem. Das ist der Mann, der mich mit einer doppelköpfigen Kuh verglichen hat.« »Nein, es geht schon«, sagte er. Sie traten aus der Einfahrt heraus und der Wind packte sie und versuchte, sie die verlassene Straße hinunterzuwirbeln. Sie mühten sich im fahlen, vom Schnee gedämpften Licht der Natriumdampflampen dahin, die sich im Wind bogen. Sie bogen in die Seitenstraße ein und 5 Häuser weiter blieb Bannerman vor einer kleinen und sauberen Neuengland-Villa stehen. Wie die anderen Häuser in der Straße war sie dunkel und verriegelt. »Das ist das Haus«, sagte Bannerman mit seltsam farbloser Stimme. Sie bahnten sich einen Weg durch die Schneeverwehung, die der Wind vor der Veranda aufgetürmt hatte, und gingen die Treppe hinauf. Mrs. Henrietta Dort war eine große Frau, die eine Last toten Fleisches mit sich herumschleppte. Johnny hatte noch nie eine kränkere Frau gesehen. Ihre Haut war gelblich-grau. Ihre Hände sahen aufgrund eines ekzemähnlichen Ausschlags fast reptilienhaft aus. Und in ihren Augen, die in den aufgequollenen Höhlen zu engen Schlitzen zusammengekniffen waren, war etwas, das ihn auf unangenehme Weise daran erinnerte, wie die Augen seiner Mutter manchmal ausgesehen hatten, wenn Vera Smith einen ihrer religiösen Wahnanfälle bekommen hatte. Sie hatte ihnen die Tür geöffnet, nachdem Bannerman 5 Minuten lang unablässig geklopft hatte. Johnny stand auf seinen schmerzenden Beinen neben ihm und dachte, dass diese Nacht nie ein Ende nehmen würde. Sie würde immer weitergehen, bis sich so viel Schnee angesammelt hatte, dass er wie ein Erdrutsch über sie hereinbrach. »Was wollen Sie denn mitten in der Nacht hier, George Bannerman?« fragte sie argwöhnisch. Wie bei vielen dicken Frauen war auch ihre Stimme ein hohes, summendes Holzblasinstrument. Sie hörte sich an wie eine in einer Flasche gefangene Fliege oder Biene. »Ich muss mit Frank reden, Henrietta.« »Na, reden Sie morgen früh mit ihm«, sagte Henrietta Dort und wollte ihnen die Tür vor der Nase zuschlagen. Bannerman drückte die Tür mit der rechten Hand, über der er einen Handschuh trug, zurück. »Tut mir leid, Henrietta, muss jetzt sein.« »Na, ich werde ihn nicht wecken«, rief sie und rührte sich nicht von der Türschwelle weg. »Er schläft sowieso wie tot. In vielen Nächten läute ich nach ihm. Manchmal ist mein Herzklopfen fürchterlich, aber kommt er? Nein, er schläft einfach weiter. Eines Morgens könnte er aufwachen und ich könnte tot nach einem Herzinfarkt in meinem Bett liegen, anstatt ihm sein verdammtes, glibbriges, pochiertes Ei zu machen, weil Sie ihm zu viel Arbeit aufhalsen.« Sie grinste mit saurem Triumph. Das schmutzige Geheimnis war enthüllt und jetzt schwamm drüber. »Tag und Nacht Wechselschicht, mitten in der Nacht Betrunkene verfolgen und jeder einzelne von ihnen könnte eine 32er in der Hosentasche haben. Immer in die Kneipen und Lokale. Oh, die sind ein heißes Pflaster. Aber das macht ihnen ja überhaupt nichts aus. Ich kann mir denken, was in solchen Häusern vor sich geht, diese billigen, schlampigen Frauen, die einem netten Jungen wie meinem Frank mit Freuden für den Preis eines Biers eine unheilbare Krankheit anhängen würden.« Ihre Stimme, das Holzblasinstrument, zeterte und summte. Johnnys Kopf schlug und hämmerte den Kontrapunkt dazu. Er wünschte sich, sie würde still sein. Es war eine Halluzination, er wusste es, die Müdigkeit und der Stress dieser schrecklichen Nacht forderten ihren Tribut. Aber er hatte mehr und mehr den Eindruck, als stünde seine Mutter hier vor ihm, dass sie sich jeden Augenblick zu ihm herumdrehen und damit anfangen würde, ihn mit dem wunderbaren Talent heimzusuchen, welches Gott ihm verliehen hatte. »Mrs. Dort, Henrietta«, begann Bannerman geduldig. Dann wandte sie sich an Johnny und sah ihn mit ihren dumm, klugen, kleinen Schweinsaugen an. »Wer ist das denn?« »Sonderbevollmächtigter«, sagte Bannerman prompt. »Henrietta, ich übernehme die Verantwortung, wenn Sie Frank wecken.« »Oh, die Verantwortung«, krähte sie mit monströsem, summendem Sarkasmus. Und Johnny begriff endlich, dass sie Angst hatte. Die Angst ging in pulsierenden, lärmenden Wellen von ihr aus. Das machte seine Kopfschmerzen noch schlimmer. Konnte Bannerman das nicht spüren? »Die Verantwortung! Ist das nicht großzügig von Ihnen, mein Gott, ja! Nun, ich werde nicht zulassen, dass mein Junge mitten in der Nacht geweckt wird, George Bannerman. Daher können Sie und Ihr Sonderbevollmächtigter verduften und Ihren Papierkram erledigen.« Wieder versuchte sie, die Tür zuzumachen, aber diesmal stieß Bannerman sie ganz auf. Seine Stimme verriet Zorn und darunter schreckliche Anspannung. »Aufmachen, Henrietta, das ist mein Ernst!« »Das können Sie nicht machen«, rief sie. »Das ist kein Polizeistaat. Ich werde Sie um Ihren Job bringen. Zeigen Sie Ihren Durchsuchungsbefehl.« »Nein, das stimmt, aber ich muss mit Frank reden«, sagte Bannerman und schob sich an ihr vorbei. Johnny war sich kaum bewusst, was er tat. Er folgte ihm. Henrietta Dodd wollte nach ihm greifen, Johnny packte sie am Handgelenk, und in diesem Moment flammte ein grässlicher Schmerz in seinem Kopf auf und ließ die pochenden Kopfschmerzen zu zwergenhaften Schrumpfen, und die Frau spürte es auch. Die beiden starrten sich einen Augenblick an, der sich zu einer Ewigkeit auszudehnen schien, ein schreckliches, vollkommenes Verstehen. Für diesen Augenblick schienen sie zusammengeschmiedet zu sein. Dann trat die Frau zurück und presste beide Hände auf ihren Monsterbusen. Mein Herz! Sie fummelte in der Tasche ihres Hausmantels herum und brachte ein Tablettenröhrchen zum Vorschein. Ihr Gesicht hatte die Farbe von ungebackenem Teig angenommen. Sie nahm den Stöpsel aus dem Röhrchen und verschüttete kleine Tabletten auf den Fußboden und nur eine einzige auf den Handteller. Sie schob sie unter die Zunge. Johnny starrte sie in stummem Entsetzen an. Sein Kopf fühlte sich an wie eine anschwellende, mit Blut gefüllte Blase. »Sie wussten es«, flüsterte er. Ihr dicker, faltiger Mund öffnete und schloss sich, kein Laut kam heraus. Es war der Mund eines gestrandeten Fisches. »Die ganze Zeit über wussten sie es.« »Sie sind ein Teufel«, schrie sie ihn an, »Sie sind ein Monster, Teufel! Oh, mein Herz! Oh, ich sterbe! Ich glaube, ich sterbe! Rufen Sie den Doktor! George Bannerman, gehen Sie ja nicht da hinauf und wecken Sie mein Baby!« Johnny ließ sie los und rieb unbewusst die Hand an seinem Mantel auf und ab, wie um eine Beschmutzung zu entfernen. Dann stolperte er hinter Bannerman die Treppe hinauf. Der Wind schluchzte um die Erker wie ein verirrtes Kind. Auf halbem Weg blickte er zurück. Henrietta Dodd saß in einem Korbstuhl, ein unförmiger Fleischberg, und hielt mit jeder Hand eine riesige Brust umklammert. Sein Kopf schien immer noch wie ein Ballon anzuschwellen, und er dachte beinahe verträumt, bald wird er platzen, und das wird das Ende sein, Gott sei Dank. Ein alter und fadenscheiniger Teppich bedeckte den Boden des schmalen Flurs. Die Tapete war voller Wasserflecken. Bannerman klopfte an die geschlossene Tür. Hier oben war es mindestens 10 Grad kälter. Keine Antwort. Bannerman drehte den Knauf und schob die Tür auf. Seine Hand hatte sich um den Griff der Pistole geschlossen, aber er hatte sie nicht gezogen. Das hätte ein verhängnisvoller Fehler sein können, aber Frank Dodds Zimmer war leer. Die beiden standen einen Augenblick in der offenen Tür und sahen hinein. Es war ein Kinderzimmer. Die Tapete, ebenfalls voller Wasserflecken, zeigte tanzende Clowns und hüpfende Pferde. Es gab einen Kinderstuhl mit einer Raggedy Andy-Flickenpuppe, die sie aus glänzenden Knopfaugen ansah. In einer Ecke stand eine Spielzeugkiste, in einer anderen ein schmales Ahornholzbett mit zurückgeschlagener Schlafdecke. An einem Bettpfosten hing Frank Dodds Waffe im Halfter. Sie sah in dem Zimmer fehl am Platz aus. »Mein Gott«, sagte Bannerman leise, »was ist das?« »Hilfe«, erklang Mrs. Dodds Stimme von unten, »helfen Sie mir!« »Sie hat es gewusst«, sagte Johnny, »sie hat es von Anfang an gewusst, seit dieser Frau namens Freshette. Er hat es ihr erzählt, und sie hat alles für ihn vertuscht.« Bannerman zog sich langsam aus dem Zimmer zurück und machte eine andere Tür auf. Seine Augen waren benommen und verletzt. Es war ein Gästezimmer, unbewohnt. Er öffnete den Schrank, der leer war, abgesehen von einer gehörigen Menge Dekon-Rattengift auf dem Boden. Noch eine Tür. Dieses Schlafzimmer war so kalt, dass Bannermans Atem sichtbar wurde. Er sah sich um. Es gab noch eine weitere Tür, sie befand sich oben an der Treppe. Er ging hinüber und Johnny folgte ihm. Diese Tür war abgeschlossen. »Frank, sind Sie da drin?« Er rüttelte am Knauf. »Machen Sie auf, Frank!« Keine Antwort. Bannerman hob einen Fuß und trat kräftig zu, gerade unterhalb der Klinke. Es gab einen flachen, krachenden Laut, der in Johnnys Kopf widerhallte und sich anhörte, als wäre ein Blechteller auf einen Fliesenboden gefallen. »Oh Gott«, sagte Bannerman mit tonloser, erstickter Stimme. Frank. Johnny konnte ihm über die Schulter sehen, konnte zu viel sehen. Frank dort saß auf dem heruntergeklappten Toilettensitz. Er war nackt, abgesehen von dem Regenmantel, den er sich über die Schultern gehängt hatte. Die schwarze Kapuze des Regenmantels, Henkerkapuze, dachte Johnny vage, baumelte auf den Kasten der Wasserspülung herunter, wie eine groteske, erschlaffte, schwarze Hülse. Irgendwie hatte er es fertiggebracht, sich selbst die Kehle durchzuschneiden, das hätte Johnny nicht für möglich gehalten. Ein Päckchen Wilkinson-Sort-Rasierklingen lag auf dem Waschbecken, eine einzelne Klinge lag auf dem Fußboden und glitzerte tückisch. Die Schneide wies Bluttropfen auf, das Blut seiner durchgeschnittenen Halsschlagader und Drosselader war überall hingespritzt, ganze Pfützen davon befanden sich in den Falten seines Regenmantels, der auf dem Boden lag. Es war auf dem Duschvorhang, der ein Muster aus Enten aufwies, die sich einen Regenschirm über die Köpfe hielten, es war an der Decke. Um Frank Dodds Hals hing an einer Schnur ein Schild, auf das mit Lippenstift geschrieben war, »Ich gestehe«. Der Schmerz in Johnnys Kopf erreichte einen schier unerträglichen Höhepunkt. Er tastete mit einer Hand um sich, fand den Türrahmen und hielt sich daran fest. »Hat es gewusst«, dachte er zusammenhanglos, »hat es irgendwie gewusst, als er mich sah, hat gewusst, dass es aus war, ging nach Hause, hat das hier gemacht.« Schwarze Ringe überlagerten sein Augenlicht, breiteten sich aus wie böse Wogen. »Welche Macht Gott dir verliehen hat, Johnny?« »Ich gestehe.« »Johnny?« »Aus weiter Ferne.« »Johnny, sind Sie...« Verblassend, alles verblasste, das war gut. Noch besser wäre gewesen, wenn er überhaupt nicht mehr aus dem Koma erwacht wäre, besser für alle Betroffenen. Nun, er hatte seine Chance gehabt. »Johnny!« Frank Dodd war hier heraufgekommen und hatte sich die Kehle von einem Ohr zum sprichwörtlich anderen Ohr durchgeschnitten, während draußen der Sturm ums Haus heulte, als wären alle dunklen Wesenheiten der Welt losgelassen worden. »Futsch gegangen«, hatte sein Vater einmal in einem Winter vor ungefähr 12 Jahren gesagt, als die Leitungen im Keller eingefroren und geplatzt waren. »Futsch gegangen!« Er war das ganz eindeutig auch, bis an die Decke hinauf. Er glaubte später, dass er geschrien hatte, aber ganz sicher war er sich niemals. Vielleicht hatte er diesen Schrei auch nur in seinem Kopf gehört. Aber er hatte schreien wollen. Alles hinausschreien, das Entsetzen und das Grauen und das Mitleid und die Qual in seinem Herzen. Dann fiel er nach vorne in Dunkelheit und war dankbar dafür. Johnny verlor das Bewusstsein. Aus der New York Times vom 19. Dezember 1975. Hellseher aus Maine führt Sheriff nach Besuch am Tatort zum Haus des Hilfs-Sheriff-Killers. Exklusiv für die Times. John Smith aus Pownell mag vielleicht gar kein Hellseher sein, aber man würde Mühe haben, Sheriff George F. Bannerman aus Castle County, Maine, davon zu überzeugen. Nach dem 6. Mordfall in der kleinen Stadt Castle Rock im westlichen Maine rief Sheriff Bannerman verzweifelt Mr. Smith an und bat ihn, nach Castle Rock zu kommen und zu helfen, wenn möglich. Mr. Smith hatte früher in diesem Jahr lokales Aufsehen erregt, nachdem er nach 25 Monaten aus tiefem Koma erwacht war. Er war von der Wochenzeitschrift Inside View zwar als Schwindler bezeichnet worden, aber bei der gestrigen Pressekonferenz sagte Sheriff Bannerman nur, »Wir hier oben in Maine halten nicht viel davon, was diese New Yorker Reporter glauben.« Wie Sheriff Bannerman berichtete, war Mr. Smith auf Händen und Knien am Schauplatz des 6. Mordes herumgekrochen, der im Stadtpark von Castle Rock begangen worden war. Er bekam dabei leichte Erfrierungen und erfuhr den Namen des Mörders. Hilfs-Sheriff Franklin Dodd, der seit 5 Jahren auf der Gehaltsliste des County Sheriffs steht, so lange wie Bannerman selbst. Schon früher in diesem Jahr hatte Mr. Smith in seinem Heimatstaat eine Kontroverse ausgelöst, als er die hellseherische Eingebung hatte, dass im Haus seiner Krankengymnastin Feuer ausgebrochen war. Die Vision hatte sich als die Wahrheit erwiesen. Bei einer darauf folgenden Pressekonferenz hatte ihn ein Reporter herausgefordert. Aus Newsweek, Woche vom 24. Dezember 1975, Seite 41. Der neue Hercos. Es könnte sein, dass seit Peter Hercos der erste echte Hellseher in diesem Land entdeckt wurde. Hercos war jener in Deutschland geborene Seher, der imstande war, Leuten Dinge aus ihrem Privatleben zu erzählen, wenn er ihre Hände, Tafel, Silber oder Gegenstände aus ihren Handtaschen berührte. John Smith ist ein schüchterner und bescheidener Mann aus der im südlichen Maine gelegenen Stadt Pownell. Nach einem Autounfall hatte er mehr als 4 Jahre in tiefem Koma gelegen und erst in diesem Jahr das Bewusstsein wiedererlangt, siehe Foto. Dr. Samuel Wysack, der für diesen Fall verantwortliche Neurologe, hatte erklärt, dass Mr. Smith sich erstaunlich erholt hatte. Heute erholt er sich von leichten Erfrierungen und einer 4-stündigen Ohnmacht nach der bizarren Aufklärung eines lange ungelösten, mehrfachen Mordfalles in der Stadt. 27. Dezember 1975. Liebe Sarah, Dad und ich haben uns sehr über deinen Brief gefreut, der heute Nachmittag eingetroffen ist. Mir geht es wirklich gut. Du kannst also aufhören, dir Sorgen zu machen, okay? Aber ich danke dir für deine Fürsorge. Die Erfrierungen wurden in der Presse maßlos übertrieben, nur ein paar Stellen an 3 Fingerspitzen der linken Hand. Die Bewusstlosigkeit war nichts weiter als ein Ohnmachtsanfall, ausgelöst durch emotionale Überbelastung, wie Wysack sagte. Ja, er war persönlich heruntergekommen und hat darauf bestanden, mich zum Krankenhaus in Portland zu fahren. Allein ihn in Aktion zu sehen, ist schon fast die Kosten wert. Er brachte sie dazu, ihm ein Untersuchungszimmer und eine EEG-Maschine und einen Techniker zur Verfügung zu stellen, der sie bedienen kann. Er sagt, er kann keine Spur neuer Gehirnschäden oder fortschreitender Gehirnschäden feststellen. Er möchte eine ganze Reihe neuer Untersuchungen durchführen. Manche davon klingen ganz entschieden nach Inquisition. Gestehe, Gotteslästerer, sonst verpassen wir dir noch eine Pneumogehirnskandierung. Haha. Und schnupfst du immer noch dieses grässliche Kokain, Liebling? Wie dem auch sei, ich habe das freundliche Angebot, nochmals durchbohrt und bestochen zu werden, abgelehnt. Dad ist ziemlich sauer auf mich, weil ich die Untersuchungen abgelehnt habe. Er versucht, Parallelen zwischen meiner Weigerung und der meiner Mutter zu ziehen, ihre Medizin einzunehmen. Es ist schwer, ihn davon zu überzeugen, dass die Chancen 9-1 gegen eine mögliche Heilung stünden, selbst wenn Wysack etwas finden würde. Ja, den Artikel in Newsweek habe ich gelesen. Das Bild von mir wurde während dieser Pressekonferenz aufgenommen und lediglich vergrößert. Ich sehe aus, als würde man mir lieber nicht in einer dunklen Seitenstraße begegnen, was? Haha. Heiliger Geist, wie deine Freundin Anne Strafford so gern sagt, aber ich wünschte, sie hätten den Artikel nicht gebracht. Es kommen schon wieder Päckchen, Karten und Briefe. Ich mache sie gar nicht mehr auf, sondern schicke sie mit dem Vermerk zurück an Absender zurück. Es sei denn, ich kenne den Absender nicht. Sie sind zu bemitleiden, so voller Hoffnung und Glauben und Unglauben, und irgendwie erinnern sie mich alle daran, wie Mom gewesen ist. Nun, ich möchte mich nicht zu düster anhören, so schlimm ist es wirklich nicht. Aber ich möchte kein praktizierender Hellseher sein, ich möchte nicht auf Tournee gehen oder im Fernsehen auftreten. Irgendein Knallkopf von NBC hat, wer weiß wie, unsere Telefonnummer bekommen und wollte wissen, ob ich daran denken würde, die Carson-Show zu machen. Großartige Idee, hä? Don Rickles könnte ein paar Leute vor den Kopf stoßen, irgendein Starlet könnte ihre Waden zeigen und ich könnte ein paar Prophezeiungen machen. Das alles präsentiert von General Foods. Ich will mit dieser Scheiße nichts zu tun haben. Ich freue mich wirklich darauf, wieder nach Cleves Mills zu gehen und in der völligen Anonymität des Highschool-Englischlehrers zu versinken und die hellseherischen Eingebungen für die Football-Turniere der Schule aufzuheben. Ich denke, das ist diesmal alles. Ich hoffe, du und Walt und Danny hattet ein schönes Weihnachtsfest und fiebert schon, Walt ja ganz bestimmt, wie du geschrieben hast, der Wahl im stolzen Jahr der 200-Jahr-Feier entgegen, das nun vor uns liegt. Freut mich zu hören, dass dein Herzallerliebster nominiert wurde, für den Sitz im Senat zu kandidieren, aber überkreuze deine Finger, Sarah, 1976 sieht nicht gerade wie ein tolles Jahr für Fans des republikanischen Elefanten aus. Schick deinen Dank dafür nach San Clemente. Mein Dad wünscht dir alles Gute und bedankt sich für das Bild von Danny, das du ihm geschickt hast. Es hat ihn wirklich beeindruckt. Auch von mir beste Grüße. Danke für deinen Brief. Und deine unnötige Besorgnis, unnötig, aber dennoch willkommen. Mir geht es gut, und ich freue mich schon darauf, die Rüstung wieder anzuziehen. Alles Liebe und herzliche Grüße, Johnny. PS, zum letzten Mal, Kleines, lass das Kokain sein. Johnny. 29. Dezember 1975. Lieber Johnny, dies ist, glaube ich, der schwerste, bitterste Brief, den ich während meiner 16-jährigen Rektorenlaufbahn schreiben musste, nicht nur, weil Sie ein guter Freund sind, sondern auch ein verdammt guter Lehrer. Es hat keinen Zweck, die Sache zu beschönigen, also werde ich es auch gar nicht erst versuchen. Gestern Abend fand eine Sonderkonferenz des Schulrates statt, auf Betreiben von zwei Mitgliedern, deren Namen ich nicht nenne, aber sie waren schon im Rat, als sie noch unterrichteten. Ich glaube, sie können die Namen sowieso erraten. Und sie stimmten 5-2 dafür, ihren Vertrag zurückzuziehen. Der Grund? Sie sind zu kontrovers, um ein tüchtiger Lehrer zu sein. Ich war nahe daran, selbst meinen Rücktritt einzureichen, so vor den Kopf gestoßen war ich. Ich hätte es wohl auch getan, wenn Maureen und die Kinder nicht wären. Diese Absage kann man nicht einmal damit vergleichen, dass Rabbit Run oder der Fänger im Roggen aus den Klassenzimmern verbannt werden. Dies ist schlimmer. Es stinkt zum Himmel. Das habe ich Ihnen gesagt. Aber ich hätte ebenso gut in Esperanto oder Ik Pay Itenlay reden können. Sie sehen nur, dass Ihr Bild in Newsweek und der New York Times gewesen ist und dass die Castle Rock-Geschichte im landesweiten Fernsehen in den Nachrichten gebracht wurde. Zu kontrovers. 5 alte Männer mit Bruchbändern von der Art, die sich mehr für Haarschnitte interessieren als für das, was in den Lehrbüchern steht, die ihre Energie darauf verschwenden, herauszufinden, wer auf dem Schulhof Pott rauchen könnte, anstatt der wissenschaftlichen Fakultät zu ein paar modernen Geräten zu verhelfen. Ich habe ein scharf formuliertes Protestschreiben an den Schulrat als Ganzes aufgesetzt, und mit ein wenig Armbiegen könnte ich wohl Irving Feingold dazu bringen, es mit mir zu unterzeichnen. Aber ich würde nicht die Wahrheit sagen, wenn ich Ihnen schriebe, dass eine winzige Chance besteht, diese 5 alten Männer dazu zu bringen, ihre Meinung zu ändern. Mein ehrlich gemeinter Rat für Sie ist, sich einen Anwalt zu nehmen, Johnny. Sie haben den Vertrag guten Gewissens unterschrieben, und ich glaube, Sie können Ihr Gehalt bis auf den letzten Cent bei Ihnen einklagen, ob Sie jemals ein Klassenzimmer in Cleves Mills betreten oder nicht. Rufen Sie mich an, wenn Sie reden wollen. Es tut mir von ganzem Herzen leid. Ihr Freund Dave Pelson. Johnny stand neben dem Briefkasten und hielt Daves Brief in der Hand, den er ungläubig betrachtete. Es war der letzte Tag des Jahres 1975 und bitterkalt. Sein klarer Atem kam wie feine Kondensstreifen aus seinen Nasenlöchern. »Scheiße«, flüsterte er. »Oh Mann, Scheiße!« Benommen und ohne es völlig verarbeitet zu haben, beugte er sich hinab, um zu sehen, was der Briefträger sonst noch gebracht hatte. Wie üblich war der Briefkasten zum Bersten voll. Es war reiner Zufall gewesen, dass Daves Brief herausgeschaut hatte. Da war ein zerknitterter, weißer Zettel, der ihn aufforderte, wegen der Päckchen, der unausweichlichen Päckchen, beim Postamt anzurufen. »Mein Mann hat mich 1969 verlassen. Hier sind ein paar Socken von ihm. Sagen Sie mir, wo er ist, damit ich dem Dreckskerl wenigstens Alimente abknöpfen kann. Mein Baby ist letztes Jahr erstickt. Hier ist seine Rassel. Bitte sagen Sie mir, ob es bei den Engeln glücklich ist. Ich habe es nicht taufen lassen, weil sein Vater es nicht billigte. Und jetzt bricht mir das Herz.« Die endlose Litanei. welche Macht Gott dir gegeben hat, Johnny? Der Grund? Sie sind zu kontrovers, um ein tüchtiger Lehrer zu sein. In einem plötzlichen Wutanfall fing er an, Briefe und Umschläge aus dem Briefkasten zu reißen, wobei er einige in den Schnee fallen ließ. Die unausweichlichen Kopfschmerzen begannen sich um seine Schläfen herumzubilden, wie zwei dunkle Wolken, die schließlich zusammenwachsen und ihn mit Qual einhüllen würden. Tränen rannen an seinen Wangen hinab, in der bitteren, stummen Kälte gefroren sie fast auf der Stelle zu silbernen Spuren. Er bückte sich und begann, die Briefe aufzuheben, die er fallen gelassen hatte. Er sah einen doppelt und dreifach durch das Prisma seiner Tränen, der mit dickem Bleistift an John Smith, übersinnlicher Hehlseher, adressiert war. »Übersinnlicher Hehlseher, das bin ich.« Seine Hände begannen heftig zu zittern, und er ließ alles fallen, einschließlich Daves Brief. Er flatterte wie ein Herbstblatt hinab und blieb mit der Schrift nach oben auf den anderen Briefen, all den anderen Briefen, liegen. Durch seine hilflosen Tränen konnte er den Briefkopf und das Motto unter der Fackel sehen: Lehren, Lernen, Wissen, Dienen. »Ah, leckt mich am Arsch, ihr billigen Dreckskerle«, sagte Johnny. Er ließ sich auf die Knie sinken und sammelte die Briefe ein, fegte sie mit den Fäustlingen zusammen. Seine Finger schmerzten dumpf, eine Erinnerung an die Erfrierungen, eine Erinnerung an Frank Dodd, der auf einem Toilettendeckel durch die Ewigkeit ritt, Blut in seinem blonden amerikanischen Durchschnittshaar. Ich gestehe. Er hob die Briefe auf und hörte sich selbst immer wieder murmeln wie eine schadhafte Schallplatte. »Ihr bringt mich um, ihr bringt mich um, lasst mich in Ruhe, seht ihr denn nicht, dass ihr mich umbringt?« Er zwang sich dazu aufzuhören. So konnte man sich nicht benehmen, sein Leben würde weitergehen. So oder so, das Leben würde mit ziemlicher Sicherheit weitergehen. Johnny ging zum Haus zurück und fragte sich, was er jetzt tun konnte. Vielleicht würde sich etwas anbieten. In jedem Fall hatte er die Prophezeiung seiner Mutter erfüllt. Wenn Gott eine Aufgabe für ihn gehabt hatte, dann hatte er sie jetzt erledigt. Einerlei, dass es ein Kamikaze-Unternehmen gewesen war, er hatte es getan. Er war quitt.